Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Ich war jetzt letztens Kaffee holen in der Bäckerei und sage, ich hätte gern Milch. Da sagt die Verkäuferin, ich habe Fettarme. Sage ich, jo, das sehe ich. So. Ja. Ba-boom. Kaputt. Wir machen unseren Start-up vorneweg immer selber. Sonst haben wir eigentlich Komiker eingeladen, die das tun für uns, damit das Publikum schon in Fahrt kommt. Aber gut. Ja. Man muss nehmen, was man kriegt. Wie sie toben. Das ist wunderbar. Dieser spontane Applaus. Das mag ich sehr. Die halte ich mir hier mal extra im Keller und die dürfen dann einmal im Monat nach oben. Ja, das ist super. Ist das euer gemischter Chor aus der freievangelischen Gemeinde, oder? Genau, das ist der gemischte Chor. Hanna wird jetzt 83. Ah, schön. Die vergisst immer den Text, aber dafür singt sie ein bisschen lauter. Ja, das ist die schön. Bassistin, ne? Das ist gut, ja. Das kann man so. Ah, funktioniert. Funktioniert alles. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an, oder? Wer zählt uns ein? Magst du 3-4. Ja, du oder ich oder Sascha? Nee. Ach, Sascha wird vorgestellt. Sascha muss. Ich bin gar nicht da. Ja, du musst erst noch warten, bis wir dich gelobpudelt haben und dann darfst du mitmachen. Ja. Ich trinke noch ein Bier währenddessen. Jo, das machst. Ja, wir sind ja eigentlich schon mittendrin in der 29. Folge des Backhauscasts heute am 4. August. Ist das richtig, Klaus? Sind wir am 4. August? Ja, der 4. August 2019. Boah. Es ist tatsächlich ein Sonntag. Wahnsinn. Ja, das ist ja Wahnsinn. Hallo Frank, ich grüße dich. Und es ist ein erster Sonntag im Monat. Auch das ist vollbracht. Ach, wir sind wieder im Flow. Ist großartig, oder? Ja, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Auch wenn die ganze Sache auf wackeligen Beinen steht, aber egal. Ja, du. Das nehmen wir mal so, wie es kommt. Das kennen wir ja schon. Mal steht man halt auf wackeligen Beinen. Und dann, ja, genau. Ja, am Ende wird alles gut. Es hätte noch immer Jotje Jangen. Ist das, ich weiß nicht, ich muss das immer nachlesen, dass wievielte Artikel des Rheinischen Grundgesetzes das ist. Ich weiß halt auch nicht aus. Können wir direkt mal als Quiz hier raushauen. Ja. Die Zuhörerschaft twittert uns. Da bist du näher dran. Der wievielte Artikel des Rheinischen Grundgesetzes ist, et hätte noch immer Jotje Jangen. Ja, ich rechne mit Zuschriften von Markus Schmitz. Gerne als Postkarte, wenn das geht. Sehr gerne als Postkarte, ja. Frankierter Rückumschlag für die Antwort. Im Chat tippt der Oboman auf den Artikel 1. Mhm. Ja, ich weiß nicht, Artikel 1 ist, trinkt doch eine mit, hätte ich jetzt fast gesagt, oder? Nee. Ist nicht gut, wie gut. Na gut. Gut, wie dem auch sei. Ja. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, genau. Und wir sind natürlich nicht alleine, wie das nun mal so ist bei uns. Und wir haben einen Gast, den würde ich ganz gerne schnellstens vorstellen, dass er sich zu Wort melden kann, damit wir hier nicht weiter alleine drumherum reden müssen. Also, ich habe mir was aufgeschrieben dazu. Unser heutiger Gast sagt über sich selbst, komme vom Dorf, wohne jetzt wieder auf dem Dorf, spiele leidlich Gitarre, singe laut und schief und bin begeisterter Bastler, Vater, Ehemann, Podcaster, Linux-Nutzer und Feuerwehrmann. Wenn er nicht gerade über Babylon 5, The Orville oder die Serie Angel podcastet, ist er als Flachlandreporter oder Pottwichtel unterwegs. Er arbeitet für die sogenannten Systemmedien, schreibt, in Klammern selten, an seinem Blog, twittert ein wenig und betreibt mit seinem besten Freund Sebastian den Sirenen-Podcast. Wir begrüßen heute ganz, ganz herzlich den ersten Vorsitzenden des Podcast-Imperium. Hallo Sascha, ich grüße dich. Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Es ist meine Ehre, ein inneres Pilz zu rauchen. Ein inneres Pilz zu rauchen. Schön, dass dieser Spruch nur 5 Minuten gebraucht hat. Zack. Ja. Ich durfte ja bis gerade nichts sagen. Ja. Da muss man als Podcaster durch. Das ist gar nicht einfach, ich weiß. Aber wir haben uns das so überlegt, dass wir die Leute vorstellen, weil dieses stell dich mal selber vor ist oft dann für viele schon schwierig. Dann geht schon das erste Gestammel los dann manchmal. Weil die Menschen gar nicht wissen, was zu machen eigentlich oft. Ne? Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ja. Ich tue mich da auch immer schwer. Ja, Frank, dann stell dich doch mal kurz vor. Ich bin der Frank. Hallo Frank. Fertig. Frank. Also, wie die anderen auch gesagt haben. Anonymen Portholiker. Grüß dich, Frank. Genau, und ich bin der Erfinder des Pantomime-Podcasts. Ja, das stimmt. Der sehr, sehr selten gehört wird. Ja, ja, die senden auch ganz selten mal was. So, Sascha, wie geht es dich? Ach, schlechten Menschen, die sind Mojot, weißt du. Ja, oh, das höre ich gern. Ich war sehr, sehr begeistert. Du hast unser Waffeleisen ins Radio gebracht. Ja. Das durfte ich auf Twitter nach und mitverfolgen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Sehr, sehr schön. Ja. Ja, ein Kollege von mir hat sich auch sehr, sehr gefreut. Dem habe ich dann mal versucht nahezubringen, was es mit diesem Waffeleisen auf sich hat. Okay. Er hat auch das Foto gemacht und er hat mindestens genauso weit den Mund die Klappe aufgerissen wie Wanda, als ich ihm gesagt habe. Was ist mit diesem? Er guckte mich mit weiten Augen an und sagte, okay, das werde ich mir mal anhören. Also an der Stelle, hallo, hallo Florian. Ja, schöne Grüße, unbekannterweise. Ja, die Geschichte ist immer schwer zu erzählen. Ne? Du hast ja auch die Wanda mit bei der Feuerwehr gehabt. Das Foto ist natürlich bei uns auf der Arbeit rumgegangen. Weil ich kann mir denken, warum. Sowas auch. Weil einfach die Marke des LKWs einfach gestimmt hat. Deswegen musste man das ja rumzeigen. Und dann die Erklärung fiel mir ähnlich schwer und ich habe auch ähnlich verwirrte Gesichter gesehen. Ob dem, was wir da tun. Ja, ich bekam ja auch die Reaktion bei Twitter, ob ich eine Wette verloren hätte. Ach so. Ich dachte, das wäre wegen der Frisur. Nee, egal, komm. Ich bin im Alter, wo man nur noch von vorne fotografiert werden möchte. Ah, bitte nicht im Profil. Bitte nicht im Profil. Vor allem nicht von hinten. Genau. Nicht von hinten oben, meinst du, oder? Ja, genau. Ja, ja, dafür gibt's schöne Cappies. Das kenne ich auch. Ja, das wäre so die perfekte Gelegenheit, zum Judentum zu konvertieren, weil die haben genau die richtigen Cappies dafür, so Kippas. Für die Problemstellen des mittelalten Mannes. Ja, genau. Bei mir ist die Kippa eingebaut. Man, ja. Instant. Instant. Mir wurde dann von Jörn Schaar gesagt, naja, aber das beim Katholizismus wäre es ja auch. Da gäbe es sowas ja auch. Da habe ich gesagt, ich hätte aber nicht in naher Zukunft Papst oder Kardinal zu werden. Ist auch einsam. Das ist auch ganz einsam. Ja, aber die Mönche tragen doch ihre, wie heißt es, Tonsur heißt das, glaube ich, ist der Fachbegriff. Auch mit viel Stolz, oder? Ja, die trage ich momentan ja auch schon fast. Da wird extra rasiert dafür. Richtig. Ja, ich brauche das nicht. Genau. Ach so, Thema Rasieren. Schönen Gruß an den Popschutz-Podcast. Schöne Frisur. Gar nicht schlecht. Mit dem Waschlappen kämmen ist cool. Das war eine sehr radikale Lösung des Frisurthemas, würde ich sagen. Ne? Ja, manchmal hilft's. Ja, jetzt traue ich mich fast gar nicht, den Sascha zu fragen, was er alles macht in der Podcast-Szene, weil dann das sollten unsere Hörer eigentlich wissen normalerweise. Du hast es ja selber vorgelesen. Ja, ich denke, das meiste ist bekannt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das ist ja das Problem. Ich habe das, ja, pass auf, ich habe das jetzt schon am Mittwoch geschrieben und bei euch weiß man ja nie, ob nicht zwischen Donnerstag und Freitag schon zwei neue Podcasts am Start gehen. Ne? Da up to date zu bleiben, ist relativ mühsam, aber funktioniert. Ich vergesse ja selber teilweise einzelne Podcasts, wenn ich die alle aufzählen soll. Dann fällt mir hinterher ein, ach, verdammt, ach, du hast noch einen vergessen. Da war noch einer. Ja, ich denke mal, wer da Interesse hat, was ist das? www.podcastimperium.com, gell? Da ist man gut aufgehoben. Auf jeden Fall. Nee, das war podwichteln.com. Habt ihr kein com beim Podcast? Habt ihr de beim Podcast Imperium? Ja, ja. Ah, Entschuldigung, ich wiederhole, podcastimperium.de. dann kannst du auch sagen .de. Punkt. Punkt dot irgendwas, ja. StoriesmyDogsToldMe.com. Ja, ich hoffe natürlich, das habe ich auch schon im Vorfeld irgendwie gesagt, dass der Pieper nicht geht, weil dann müsste ich nochmal losrennen und euch hier alleine lassen. Alles gut, ja. Bei mir geht auch irgendwann der Pieper, dann wird nämlich hier meine Kleine abgeholt. Also deswegen sagte ich, es steht auf wackeligen Füßen, diese Folge, aber wir werden uns da schon irgendwo, aber ich bin dann wahrscheinlich schneller wieder da, als wenn du jetzt irgendwo, was weiß ich, sag mal im besten Fall eine Ölspur abstreuen musst oder irgendwas, wenn es dann nichts Schlimmeres ist, ne? Oder eine Tragehilfe oder sowas. Hatten wir auch schon mal, mit dem guten Gregor eine Folge Nerd und Krempel aufgezeichnet. Und musste zwischendurch zur Feuerwehr. Dann haben wir dann einfach weitergemacht, 1,5 Stunden. Also alles schon vorgekommen. Auch eine Möglichkeit, ne? Jo, genau. Denkbares Szenario, dann spielen Frank und ich so lang Monopoly. Ja, oder live. Aber wie heißt das, wo man die Flaschen aufmacht? Monopoly als Trinkspiel. Genau. Auch gern genommen. Ja. Dafür überhaupt nur die Idee mit den Kronkorken. Ja, habe ich mal mir gemerkt. Ich habe die Tage ein Quizspiel gesehen, was man mit Alkohol trinken soll. Was? Erzähl. Das ist sowas wie Tabu. Also irgendwer sagt, keine Ahnung, ich habe schon mal in die Wanne gepinkelt. Schöne Grüße an Bobson Bob. Und alle, die das schon mal gemacht haben, müssen dann einen Schnaps trinken. Ah. Ich finde das ein sehr lustiges Spielkonzept, aber ich weiß nicht, wie lange die Spiele dann in der Regel dauern. Also wahrscheinlich nicht länger als 1/2 Stunde. Ja, genau. Wie lange die dauern, weiß da ja keiner. Weil sich niemand erinnern kann. Ja, stimmt. Hey, ich mach die Spielleitung, ich trinke nur Wasser. Boah. Ach so. Und stell's ins Internet. Yay. Das ist wieder so eins von diesen entblößt dich selber spielen, ne? Hast du schon mal aus Versehen ein Helene Fischer Konzert besucht? Boah. Genau. Ich hatte sowas, wo du sagst, du filmst es auf Video. Ich habe eine alte Videokassette, also Kamera gefunden mit so Mini-DV-Kassetten. Ja. Und da stand halt irgendwie der 60. Geburtstag vom Schwiegervater stand drauf. Und ich so, ja, guckst du mal. Super. Und da waren irgendwie 5 Minuten Geburtstag von Schwiegervater und dann folgten irgendwie 20 Minuten von irgendeinem Silvester, den wir mal mit Freunden an der Ostsee verbracht haben. Und ich konnte mich nicht erinnern, dass die Videokamera gelaufen ist damals. Und das sind die besten Aufnahmen, die ich je gemacht habe. Du hattest das Glück, hinter der Kamera zu sein. Ja, aber ich habe die Kamera auch am Schluss irgendwie sehr wackelig gehalten. Ah, ja. Also ist die Entkräftung, wenn man die ganze Zeit so eine Kamera halten muss. Magnesiummangel. Elektrolyte. Ich bin ein großer Freund der Elektrolyte. Genau. Denkt an die Elektrolyte. Ich kann das gar nicht verstehen. Er war immer ein großer Freund der Elektrolyte. Ah, sagenhaft. Immer wieder gern genommen. Ja. Gerade jetzt, wo es so warm war. Nur einmal war ich krank. Ja. Kennst du den Film mit den Elektrolyten? Den Herr Lehmann Herr Lehmann schon. Ja, genau. Da dachte ich mir schon, ja. Ich bin aber kein großer Freund von vom Buch Herr Lehmann. Ja. Spielt mir zu viel in Berlin und ich kann mich damit nicht identifizieren. Okay. Es gibt ist das der Sänger von Element of Crime? Ja, genau, der ist das. Wie heißt das? Stefan Reger, glaube ich, oder so. Ist das das? Liegen lernen? Ist das von ihm? Oh, das weiß ich nicht. Nee, ich glaube aber nicht. Nee, dann ist das wieder was anderes. Der hat ja nur schriftlich eigentlich seine Geschichte. Da gibt's noch Neufahrt Süd, gibt's irgendwie noch. Das ist die Geschichte vor dem Lehmann. Das ist ja der Herr Lehmann geschrieben hat. Genau, dann gibt's aber noch eine andere. Das heißt Liegen lernen. Ich google mal parallel. Liegen lernen, ja. Und das spielt im Ruhrgebiet. Ruhrgebiet, sehr schön. Hör mal. Frank Kosen. Und damit konnte ich mich deutlich besser identifizieren. Also weil er beschreibt so irgendwie so eine Familie aus den 80ern und das ist so genau so die Zeit, wo ich halt bewusst groß geworden bin. mit irgendwelchen Familienfesten, mit dem Vater, der halt im Keller dann irgendwie seine Plattensammlung irgendwie gehortet hat, weil er oben in der Wohnung nicht mehr darf und sowas, ne? Also so. Ja. Wohnen alle alten Männer im Keller. Und es ist einfach, und weißt du, bei Herr Lehmann ist fast ein komplettes Kapitel, wie er in den Bus 100 steigt und dann irgendwie den Kuhdamm lang fährt. Da sag ich, das interessiert mich nicht. Das ist nicht meine Welt. Ja, gut, das ist, ich habe das Buch, glaube ich, als Hörbuch mal gehabt, so im Schnelldurchlauf. Den Film finde ich ganz nett gemacht. Der ist handsam. Und da spielt ja der Christian Ulmen spielt da mit. Den mag ich eigentlich ganz gern so als Schauspieler, den finde ich ganz witzig. Und ich sehe gerade Liegen lernen von Frank Gosen gibt es als Hörbuch. Gibt es als Hörbuch? Na, siehste. Sind die Tweets nachts um 3 wieder gesichert? Ja, richtig. Immer diese Folgekosten, wenn man so einen Podcast macht, macht sich keiner ein Bild von. Ja. Ich schon wieder irgendeine Serie anschauen, jetzt muss ich schon wieder ein Buch hören. Irgendwie furchtbar. Ja, lieber Sascha, ich habe ein kleines Päckchen Grüße dabei für dich, und zwar von dem Blauen Rat, von dem Stammtisch in München. Ich habe gehofft von Viola. Viola haben wir immer am Start. Das weißt du, das ist überhaupt kein Thema. Ne? Oder? Oder nicht? Boah, unbedingt. Ja, siehst du. Genau. Das ist cool, wenn du deine kleine Schwester in der Dose hast hier. In der Dose, ne? Die kleine Schwester. In der Dose, genau. In der Dose. Ich versuche ja noch Frank zu bestechen, dass er mir dieses Soundboard von Viola mal gibt. Auf keinen Fall. Ja, tut mir leid. Da müssten wir vorher mit unserem Haus- und Hofjuristen sprechen, für welchen Anwendungszweck das denn gedacht ist. Ja. Du weißt ja, Copyright und so Sachen, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Du, da kriegst du so schnell einen auf den Finger. Entschuldigung, ich habe dich vom Blauen Rad weggebracht. Dem war mir dann 5 Stammtische in München. Ja, genau, da soll ich schön grüßen auf jeden Fall. Ach, danke schön. Genau, ich erzählte, dass ich dich treffe hier und ja. Ich finde das ja großartig, dass du das machst. Also, dass du dann irgendwie einfach, obwohl du jetzt die Serie nur halb geguckt hast bisher, uns zuliebe sozusagen, und dann auch gleich einen Stammtisch aufmacht und da kommen auch Leute hin. Und ihr redet, ich hab beim letzten Mal sogar, wenn ich Twitter Glauben schenken mag, sogar über Babylon 5 geredet. Ja, wir reden wir auch tatsächlich immer, aber es schweift natürlich auch ab. Es ist jetzt nicht, dass wir da jetzt ein Dogma draus machen. Aber es ist halt lustig, das ist halt nicht nur Babylon 5, das sind so richtige, sag ich mal, so Science-Fiction-Nerds, da geht's um Dinge, die ich nicht kenne. Aber das ja nicht weiter schlimm ist, weil was ich ja mag, ist Leute zusammenzubringen, letztendlich. Darum geht's ja mal, ne? Und die Schnittmenge zwischen Babylon 5-Fans und Piraten ist unglaublich groß, habe ich festgestellt. Tatsächlich, ja. Obwohl ich da ab und zu in meiner Rolle als Mediator dann ab und zu einen Keil zwischentreibe, weil ich da keine politische Diskussion haben will an einem bayerischen Stammtisch. Da musst du ganz vorsichtig sein. Kriegst du nichts mehr zu trinken anschließend. Ja, muss man halt immer schauen, wie man es macht. Nee, ist ein lustiger Spaß auf jeden Fall, ja. Das werden wir so, ist ja auch nur einmal. Ich meine, letzten Endes ist halt ja nur einmal im Monat sich in einen Biergarten zu begeben. Also so schlimm ist das jetzt auch nicht, damit zu machen letztendlich, ne? Ja. Was auch wieder ein großartiges Opfer von dir ist. Ja. Ich freiwillig leide, in Biergärten zu setzen. Ich leide jedes Mal. Wie ein Hund. Ja. Mann. Ich sehe gerade, unsere Bandmaschine hat den Geist aufgegeben heute. Die ist mag nicht mehr mitspielen. Ja, das Gründigdicker 30 ist auch in die... Auch in die Jahre, ne? Ja, schon gut. Das sagt hier, irgendwas sagt hier gerade, sie sind offline. Ja, gut. Wie das Leben halt so ist. Ja, gucken wir mal. Vielleicht hat die ja nachher wieder Spaß dran, hier mitzuspielen. Ja, beunruhigt mich nur wegen der Backup-Aufnahme. Aber es ist, schauen wir mal, wie es wird. The access point was not in the scan list. Wunderbar. Ah ja. Ja. Du siehst, Sascha, du bist hier mit Profis unterwegs, deswegen ja. Hört man uns so gerne, weil hier so meistens immer alles gut funktioniert. Ich mache mir einfach noch ein Bier auf. Das ist immer eine gute Maßnahme. Warte, da mache ich mal mit. Ich habe auch noch eins. Warte mal. Ich habe heute mein Küchenstudio aufgebaut. Oh. Ja, da kann ich gleich. Sieh mal. Hier mal in den Kühlschrank gucken. Und es ist kein Augustiner, das kann ich ja mal verraten. Ich habe mich heute nicht getraut. Ich sag, wenn der, wenn der Imperator höchstpersönlich da ist, kann ich ja nicht mit dem Augustiner, dann gibt's wieder Mecker. Hast du einen Frühkölsch? Nee. Hättest du doch was gesagt, Licher. Junge. Komm, wir machen eine Licherkette. Ey, das heißt Lichter mit T. Egal, gut. Horst. Ja. Habt ihr mitbekommen, dass Hennes der Achte in Rente gegangen ist, weil der Arthritis hat? Oh, wieder ein Geißbock durch. Ja, ja, und jetzt kommt Hennes der Neunte und der wird nicht kastriert. Das wird also fürchterlich stinken im FC-Stadion. Ja, das macht ja nichts. In so einer Umkleide von so Fußballspielern ist es, glaube ich, geruchstechnisch eh nicht so. Weil er quasi gleich Hennes den Zehnten zeugen soll, der dann quasi sein legitimer Nachfolger werden soll. Wie heißt denn dann die holde Gattin vom Hennes? Henne. Die hat sich ein Surfbrett gekauft, habe ich gehört. Ein Surfbrett. Ist das die Cousine von der Lisbeth? Ja, ich wollte auch sagen, die müsste eigentlich Lisbeth heißen, oder? Lisbeth. Sehr schürend, Lisbeth. Ja, genau. Nein, es ist ein Wildbräu. Ich dachte, das passt zu dem Abend. Ein Wildbräu? Wildbräu, helles, genau. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Ja, das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Naja, schauen wir mal. Sieht sehr rustikal aus vom Etikett. Ich werde später mal ein Foto vielleicht zur Verfügung stellen. Ja. Man kann Helles nicht ohne Hell schreiben. Ja, schwierig. Go to Hell. Funktioniert aber. Das Geräusch kann es schon mal ganz gut. Nee, da kann auch sonst einiges. Ist jetzt nicht das Erste, was ich heute probiere davon. Au. Ja, man muss ja vorher ein bisschen, du weißt ja, Generalprobe, ne, schon mal. Ne? Das Licht richtig steht, ne? Nachher stehst du wieder falsch, dann ist der Scheinwerfer rechts daneben. Muss man einfach aufpassen, dass man alles richtig macht. Sie hatten immer Arizona-blaues Licht. Ja, genau. Ich bin doch kein Gebissträger, sag mal. Was? Das Geile ist wirklich in der Redaktion. Du lässt eine Zeile los von keinem Quadon und die nächste halbe Stunde ist gerettet. Es ist schlimm, ja. Es ist auf Twitter dasselbe. Du musst nur, werfen sie eine Münze ein. Ja. Und schon rennt das Domino-Spiel los. Ja, aber ist ja letzten Endes cool, dass so Filme gibt, wo du weißt, du hast so eine ganze Mannschaft im Rücken, wo du da mal reinwerfen kannst, eben schnell, und dann geht was, ne? Ja. Ist aber, glaube ich, der neue Frank Elstner. Ja, ist aber, glaube ich, also finde ich zumindest, mit der beste Film, wo er gemacht hat. Gibt ja noch dieses Samba in Mettmann oder irgendwas gibt es noch, und Oma ist tot. Las Piranhas ist auch noch ganz cool mit diesem Ferienparadies da, gell? Wo sind Willi und die Windsors gibt's noch? Stimmt, ja. Den habe ich nur halb gesehen. Den könnte ich noch mal angehen. Ich habe die HP Kerkerling-Box unten. Also da sind die alle drin. Ich hab's geahnt. Genau. Und dieses Ich muss mal weg, da spielt er ja nicht selber. Da hat er ja dieser Enrico Dingenskirchen, der ihn da spielt, der spielt ihn unglaublich gut. Der spielt ja auch im Kein Pardon Musical den HP. Ja, David Slalowitz oder wie der heißt, kann ich mir den Namen. Nee, Enrico Palozzi oder so ähnlich. Okay. Ja. Ach ja, stimmt, ein Musical gibt's ja auch. Hast du das gesehen, Sascha? Was? Nee. Leider habe ich das nie gesehen, aber der Chris von Nerdizismus hat mir mal erzählt, als wir auf der FedCon saßen, dass nämlich dass er mal mit einem Schauspieler von Kein Pardon das Musical zusammen gewohnt hat in einer WG. Ach ja. Was zur Folge hat, dass bei ihm in der WG halt ständig irgendwie Dirk Bach, Thomas Hermann, Zeller von Sinnen wie sie alle heißen, ein- und ausgegangen sind und einen Killepitch nach dem anderen mit ihm gesoffen haben. Boah. Wahnsinn. Oh, Dirk Bach, den hätte ich mal gern kennengelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Den finde ich super. Hardy Lottmann. Ja. Er sitzt gibt, bereits auf dem Schrank. Ja. Nee, es gibt von ihm auch, gibt's auf YouTube auch, glaube ich, das war irgendwas Rock gegen Rechts oder irgendwas. Und Dirk Bach singt von Trude her, ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Das ist das geilste Statement in jeder Art und Weise, das du überhaupt bringen kannst. Also das schaue ich immer mal gerne an. Zum Schluss liegt er auf dem Rücken und strampelt vor sich hin. Ist toll. ist einfach großartig. Ich stelle mir Dirk Bach gerade auf dem Rücken liegend strampelt ja, vor. Und genauso sieht das aus. Okay. Ja, das ist großartig. Sehr schön. Ja, aber die FedCon war geil in Bonn. Ja. Also meine erste Star Trek Convention, also nicht meine erste Star Trek Convention, aber meine erste FedCon. Ja. Und ich habe bei Twitter zeitgleich verfolgt, wie alle irgendwie das Podstock irgendwie über den grünen Klee lobten und wie toll das Podstock ist. Und da treffen sie alle Podcaster. Und ich habe gedacht, Leute, ich habe mein eigenes Podstock hier. Mit den ganzen Nerd-Podcasts sitzen wir hier auf der Terrasse vor dem Springbrunnen, vor dem Maritim Hotel in Bonn und saufen Killepitch. Ja. Also hat jeder seine Bubble, wo er gerne hin möchte, ne? Aber das fällt mir gerade auf bei der Vorstellung hier, was ich da geschrieben habe. Ich habe ein ganz großes Ding überhaupt habe ich vergessen bei der ganzen Geschichte. Ich sag mal Babcon. Oh ja. Weil das würde ich mich freuen, wenn du da mal erzählst, weil das ist ja für mich so ein Ding, was ich unglaublich finde, wenn ein kleiner Podcast so weit auf die Beine stellt. Das, super. Erzähl mal kurz. Ja, sind wir ja tatsächlich. Also der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast, der sich 2016 gegründet hat, wir sind ja alles Doctor Who Fans auch und es gibt von Doctor Who die Timelash, die Deutsche Doctor Who Convention, die ist mal per Crowdfunding auf die Beine gestellt worden und existiert seitdem halt auch ohne Crowdfunding weiter. Ja. In Kassel, also, wo es die hohen Berge gibt. Genau, Kassel, wo es nur bergauf geht, egal in welche Richtung. Und alle Restaurants haben zu. Du hast mir da gewohnt, oder? Ja, ich habe da mal gewohnt, das stimmt. Da war der arme Klaus ein Strich in der Landschaft. Ja, damals noch. Da habe ich eben in der S-Bahn nur halben Preis bezahlt. Aber egal, jetzt. Die heißt doch nicht S-Bahn. Die heißt doch nicht S-Bahn in Kassel, die heißt Hungerbahn. Ja, Hungerbahn, genau. Nein, und wir haben irgendwie da zusammengesessen und haben gedacht, Mensch, sowas müssen wir eigentlich auch mal für Babylon 5 hinkriegen können, dass man irgendwie alle Babylon 5-Fans nochmal zusammentrommelt. Da wurden auch schon Konzepte geschmiedet und immer wieder irgendwie verworfen und vergessen und dann nahte der 25. Geburtstag von Babylon 5 und wir dachten ja, okay, jetzt wird die FedCon wahrscheinlich vor Babylon 5-Stars, also die noch leben, bersten. Und es war nichts. Und wir dachten so, Mist. Aber wir müssen noch irgendwas machen zu 25 Jahre Babylon 5, weil die Serie das echt verdient hat. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, okay, dann machen wir per Crowdfunding eine Mini-Convention. Also wir haben das Planetarium in Ergrat bei Düsseldorf angemietet und haben da ein paar illustre Gäste zusammen getrommelt. Also Marion und Ralf Kruhn, die in den 90ern so Fanclubs geleitet haben und Fansins rausgebracht haben, also quasi offline das gemacht haben, was wir mit dem Grauen Rat machen, nämlich irgendwie versuchen, die Fans zusammenzubringen. Wir müssen die Band wieder zusammenbringen. Und Thorsten Devi, der das Deutsche Babylon 5 Buch, quasi das Standardwerk zu Babylon 5 geschrieben hat. Michael Erdmann, ein super sympathischer Mensch, der die Synchronregie gemacht hat für Babylon 5, auch die Sprecher ausgewählt hat. Und er hat ja auch damals TM beim ZDF für Star Trek die nächste Generation die Synchronisation verantwortet, bevor es dann zu Sat.1 gewechselt ist. Also alles, was ihr auf dem ZDF seht zu Star Trek, ist von Michael Erdmann verantwortet. Das waren unsere drei Gaststars. Dann haben wir noch so eine kleine Planetariumshow vom Planetariumsmenschen dort gekriegt. Der Vater von Raphael vom WhoCast, der betreibt den Küchenlicht-Podcast, einen Koch-Podcast. Der hat gekocht, ein Wahnsinns-Buffet auf die Beine gestellt. Und wir haben uns da zusammengefunden im Planetarium und hatten unglaublich viel Spaß. Also die war wahrscheinlich die kleinste Convention, auf der ich je war, mit 45 zahlenden Gästen. aber es war großartig. Es war auch gar nicht so stressig, wie ich dachte. Ich bin da irgendwie schwebend wieder aus diesem Planetarium gekommen. Es war total toll. Ja, und ihr habt das per Crowdfunding gemacht, richtig? Mhm. Ja. Ja. Seid ihr denn auch finanziell gut aus der Nummer rausgekommen oder ist weit liegen geblieben? Wenn das Finanzamt zuhört, haben wir Verluste gemacht. Ja, okay, alles klar. Nein, also es ging. Nein, also ich denke mal, ich frage das extra, um Mut zu machen, sowas einfach mal zu tun, weil sowas nämlich funktioniert offensichtlich, ne? Nee, also ich denke mal, wir sind mit einer schwarzen Null rausgekommen, so plus super. Minus Null, was ja auch, es war nie der Gedanke daran, irgendwie jetzt Geld zu verdienen. Wir mussten wir haben gedacht, wir müssen irgendwie die Kosten decken. Die Planetariumsmiete alleine war ja schon eine ganz schöne Hausnummer und dann halt, Michael Erdmann, der ist von Berlin nach Düsseldorf geflogen oder von nach Köln, genau, Tim hat ihn nach Düsseldorf dann gefahren. Mhm. Wir haben ihn dann im Hotel auch untergebracht und sowas. Also das kostet alles Geld. Und wir wollten halt da irgendwie jetzt nicht irgendwie selber haufenweise Geld reinbuttern. Und das hat halt geklappt. Und ich denke, wir haben dann ein schönes Programm auf die Beine gestellt. Und wenn alles klappt, so wie wir uns das vorstellen, dann wird es vielleicht nächstes Jahr wieder einer geben. Ach so. Ja, cool. Ja, 11. November war das. Hm, genau. Genau. Weiß ich, weil ich keine Zeit hatte. Ja, wir hätten dich gerne da gesehen. Ja, aber da haben wir die letzte Night of the Pots gemacht. Stimmt. Haben wir da nicht eine Konserve da irgendwie noch eingereicht? Nee, ihr wart sogar live. Ihr habt von der Serienrepublik hat zwei Abgeordnete live vorbeigeschickt. Ah. Sehr, sehr zu meiner Freude. Damals. Ja, das fand ich großartig. Ich hatte euch eigentlich komplett als Imperium da verortet, dass ihr gar keine Zeit hat und die sind schön brav hier auf die aufs Teamspeak geschlupft und haben ja super 30 Minuten abgeliefert. Kann man anders sagen. Also bei der ersten Night of the Pots war ich bei den Schwiegereltern gerade und konnte auch nicht. Mhm. Logischerweise dann irgendwie mich da abseilen, weil da ist doch ganz schlechtes Netz. Ja. Da sind ja Mary und Raphael nachts um 3 irgendwie aufgeschlagen. Genau, das war ja noch die, wo wirklich nachts Podcast. Und Mary ist irgendwie gerade aus Aachen irgendwie zurückgekommen von irgendeiner Star Wars Live-Rollenspiel-Veranstaltung beim Chio. Ja. Und das war so Wahnsinn. Aber ich meine, das finde ich so großartig bei den Leuten vom Grauen Rat. Das ist echt das schönste Team, mit dem ich je in meinem Leben zusammengearbeitet habe. Das sind wirklich auf eine sehr sympathische Art und Weise sehr verrückte Menschen. Ja, das glaube ich dir. Und das habe ich auch schon mal gesagt, das hört man auch einfach bei euren Sendungen. Also selbst wenn man die Serie nicht kennt, macht es einfach Spaß, euch zuzuhören. So bin ich ja auch dazu gekommen letztendlich. Ich habe ja einfach nur erstmal nur gehört, weil ich die Stimmen mochte und die Stimmung, die da einfach herrscht. Ne? So die hier mal ein Späßchen, da mal. Und ja, das ist schon toll. Wenn du ein gutes Team rechts und links hast, dann kannst du sowas schon auf jeden Fall machen. Ja. Ja, ist wirklich ein großartiges Team. Wir haben ja jetzt unsere Babcon-DVDs fertig gekriegt. Ja. Fast einem Jahr. Aber gut Ding. Raphael hat sich ja auch wirklich umgehauen, krankheitsmäßig im letzten Jahr. Und also der war ja schon mal sehr angeschlagen und jetzt kam noch mal eine große Klatsche obendrauf. Und ich bin echt froh, dass er wieder einigermaßen gesundet ist seitdem. Und er hat sich dann wirklich dann noch hingestellt und wir hatten ja eigentlich gedacht, ja gut, wir machen halt irgendwie unsere Panel-Mitschnitte als Audioform auf eine DVD, noch ein bisschen Bonusmaterial. Dann kam Tim irgendwie 2 Tage vorher und sagte, ach, ich bringe mein Handy mit dem Gimbal. Und Mary hat auch gesagt, ja, ich bringe auch noch einen Camcorder mit. Und es ist halt haufenweise Videomaterial da entstanden. Das haben wir alles auf 2 DVDs mittlerweile gepresst. Ja. Und es ist so großartig geworden. Und ich will gar nicht erst davon sprechen, was der gute Raphael, herzlichen Glückwunsch nochmal, der ist jetzt 40 geworden, zum Geburtstag von Alex bekommen hat, nämlich ein eigens programmiertes Computerspiel. Oh, boah. Super. Ja, auch von uns liebe Grüße zum Geburtstag und gerade was Krankheit betrifft, da sind wir natürlich auch immer mit Daumen drückend auf jeden Fall dabei hier beim Backhauscaster, das ist ganz klar. Ja. Es gibt ein Level, das in Kassel spielt und da geht's nur bergauf. Da geht's nur bergauf. Uff, stöhnen und es gibt nichts zu essen. Ja, also der kleine animierte Raphael läuft dann quasi an geschlossenen Restaurants vorbei. Ich kann dir sagen, ich weiß, ihr habt das irgendwann in irgendeiner Folge, war das mal in Kassel, geht's nur bergauf und gibt nichts zu essen und ich habe weinend vor Lachen vor meinem Rechner gelegen quasi. Ja. Ah, ist ein heißes Pflaster in Kassel, da geht schon was. Ja, wir sind tatsächlich da irgendwie, wir hatten unser Graurad-Treffen im Rahmen der Babcon gemacht, der Timelash. Ja. Wir treffen uns da in diesem Bahnhof, sind in dieses Bahnhofsrestaurant und der hat uns dann irgendwie um 6 rausgeschmissen, nee, um 8 hat er uns rausgeschmissen. Ja. Und wir hatten eine Berliner Weiße bestellt und der ist dann rüber zum Woolworths gegangen und hat dort irgendwie das Bier gekauft. Es ist so absurd. Und hat dann gesagt, so, ihr müsst jetzt raus. Dann sind wir zu einem Griechen gewechselt und der hat um 10 gesagt, so, jetzt machen wir zu. Ja. Das ist Kassel. Das ist ganz klar. Was war das? Wilhelmshöhe wahrscheinlich, Bahnhof, oder? Nee. Hauptbahnhof, Kulturbahnhof in Kassel. Ah, okay. Mhm. Ja, super. Ja, 10 Uhr ist Schluss hier, ab ins Bett. Also ich hätte getippt, oder ich weiß es, das Irish Pub in Kassel hätte länger aufgehabt, aber da ist mit Essen natürlich schlecht. Dann gibt's nur Erdnüsse und diese kleinen Chipstüten, die irgendwie... Da sind wir auch gelandet tatsächlich. Ja, tatsächlich. Das ist aber wir hatten bestellt für 10 Leute. Ja. Und dann hat die uns auf so eine auf einen Tisch geführt, so halbe Treppe. Ja. Ja. Und da haben mit Mühe und Not 6 Leute hingepasst. Und ich habe gesagt, da passen 6 Leute hin, aber erst recht nicht 10 Leute und erst recht nicht 10 Science-Fiction-Fans, die halt doch ein bisschen mehr Enthusiasmus mit durch die Gegend schleppen. Enthusiasmus, okay. Und dann sind wir in so ein Separé und dann sind wir aber halb verdurstet, weil alle Jubeljahre kam halt irgendwie die Kellnerin mal vorbei und hat auch immer sofort abkassiert. Super. Ja, das ist so ein Randgebiet, ne? Ehemalig. Ja, ganz. Also Kassel ist ein Erlebnis für sich. Also, also in dem Irish Pub habe ich schon Dienst geschoben. Also musiktechnisch. Ja, da gab es auch irgendwie, da so war gerade irgendwie Open Stage. Ja, genau, haben die auch. Und dann gab es irgendwann, waren da auch Karaoke-Abende. Ja, da waren wir dann auch. Ja, da wollte nie einer, will auch heute noch nicht. Ich mache mal einen Aufruf. Ich suche Menschen, die mit mir mal zum Karaoke singen gehen. Ich finde keinen. Niemand will mit mir mitgehen. In Kassel? Nee, da unser großartiges Tequila mal machen. Ja, genau. Tequila mit Text. Ja. Tequila. Und da den Einsatz versauen. Ich habe gerade gedacht, ja, genau. Dann richtig. Achso, Tequila. Jetzt? Mono. Ich weiß nicht. Cognac. Nee, oh, falsch. Ich habe mal mit einem Freund und Kollegen zusammen eine Radtour gemacht von Görlitz nach Aachen, einmal durch die Republik. Ui. Und das führt uns auch nach Bonn zu meiner Schwester, wo wir jetzt dann auf dem Postplatz in Bonn getroffen haben. Auf dem Postplatz in Bonn spielte gerade irgendwie ein Orchester, Beethoven, was sonst? Bonn. Und wir standen hinter der Bühne mit unseren Rädern und konnten quasi das Orchester von hinten beobachten. Und wir haben den Triangelspieler beobachtet, der wirklich die ganze Zeit da gesessen hat und nichts gemacht hat. Und am Ende des Konzerts aufgestanden ist, einmal ping gemacht hat, sich wieder hingesetzt hat. Ich glaube, der muss Pausen zählen. Das ist dem sein großer Job, glaube ich, letztendlich. Ne? Und dann den Einsatz versorgen. Genau. Und ja, wenn du dann natürlich daneben haust. Ich sehe gerade, der Oboman ist mobil drin. Liebe Grüße. Ich wollte es auch gerade sagen. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ja. Aber manchmal ist genau die Triangel das Wichtige vielleicht dann für, man weiß das nicht, für das Gesamtkonzept von so einem Musikstück. Sehr cool. Ja, ich erinnere an das Intro von Girards Welt. Das wäre ohne Triangel überhaupt nicht denkbar. Das stimmt. Ja. Da passt die sehr, sehr schön rein. Das ist richtig. Ja. Jetzt müsst ihr das Alemannia-Aachen-Lied wieder singen. Wo Girard zuhört. Er hat sich auch ums Wanderwaffeleisen beworben, habe ich gehört. Oh ja. Ja, hat er. Da sind einige dabei. Ja, ich war heute in Peitz. Ich habe leider den guten Obi-Wan nicht getroffen. Nicht getroffen. Oh. Nee. Aber das Wanderwaffeleisen war mit. Aber wenn nur im Kofferraum, weil es hat geregnet. Ja. Da wollte ich nicht. Ja, das ist ja Wasser. Ach, das ist lieb. Ich mag es auch nicht so gerne, Wasser. Ja. Aber das Wanderwaffeleisen ist so perfekt verpackt. Also mit viel Liebe und wirklich viel Folie und, da hat der und Sinn und Verstand. Also man, so verschiedene Abteile in diesem Karton mit zugewiesenen Behältnissen, also Ja, hervorragend. Ich habe gedacht, ich baue so ein kleines Mausoleum für das Ding. Ein Mausoleum. Ja, das, ich muss leider sagen, es riecht etwas. Ja, das hat das so an sich. Apropos Mausoleum. Das ist bei alten Leuten so, die müffeln halt ein bisschen. Das war schon das Beste, was man rausholen konnte, ohne einen Wunderbaum da einzupacken. Hättest du so ein paar Weihrauchstäbchen oder irgendwo so Stäbchen zum Anzünden. Ja, gibt's auch so Stäbchen als Marderschreck für ins Auto und sowas. Ja. Ja gut, aber vielleicht hilft das ja, wenn man den Karton offen lässt, dann geht der Marder auch weg. Das ist ein ganz neues Anwendungsgebiet. Ich werde mal einen Flyer von der Bab mit reinlegen in den Karton. Das ist eine gute Idee. Das ist mal gut. Das ist eine schöne Idee. Ja. Ja, ich habe jetzt letztens das Gespräch gehabt, weil was wir jetzt machen, dass wir die jetzt weiterschicken, obwohl kaputt ist, und habe mich dann erinnert, dass die Geocacher, die schicken ja auch nach, oder was heißt, die schicken nicht, aber da gibt's einen Travel-Bug, und zwar kann man dann auf Events, wenn man da ist, den ältesten, also den Überrest des ersten Geocaches mal sich anschauen. Das ist nämlich eine Dose Bohnen, die damals in dem ersten Geocache verarbeitet wurde. Ich weiß nicht, da reicht mein Wissen jetzt nicht. Hat. Ja, ich weiß nicht, ob da noch Inhalt drin ist oder nicht, oder ob die leer ist. Aber die wird auch noch immer schön mal irgendwo rumgereicht, und ich denke, das können wir mit unserem Waffeleisen durchaus auch mal so machen. Ne? Das Ding ist hier, der Sascha, du bist ja auch Geocacher, du musst das auch kennen. OCB. AD. OCB. Original Can of Beans heißt das Ding. Das ist eigentlich nur ein Fake, weil die Original Can of Beans steht in Peitz beim Obi-Wan. Das habe ich jetzt auch gelernt. Ich bin ja froh, dass es nicht dieser komische Fisch ist, den er mal gekauft hat. Ich wusste auch gerade, ich kam nur nicht auf den Namen von dem Zeugs. Strehring oder sowas in der Art. Ja, Strömeling. So ein verschimmelter schwedischer, was das ist, ja. Ich hoffe ja jetzt, dass er nicht so eine Dose reinlegt, falls er das Ding jetzt nochmal nehmen sollte. Dann ja, das hat er ja letztens auch nicht gemacht. Also wenn es nach Peitz geht, bringe ich es persönlich vorbei. Dann bringe ich es persönlich vorbei. Das ist nicht weit weg. Ja. Aber der Obi-Wan und der Palk haben ja gemeinsam beim Geocaching International Film Fest mitgemacht. Ja, machen sie schon seit Jahren. Ja. Und haben sie quasi letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr einen Film gemacht, wo sie dann irgendwie gesagt haben, dass das tatsächlich gar nicht der erste Cache überhaupt war, sondern dass schon die Steinzeitmenschen Caches gelegt haben. Ah ja. Ich glaube, da waren sie auch recht weit vorne mit dem Film. Ne? Letztes Jahr, also beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder letztes Jahr, haben sie gewonnen. Ja, haben sie den Publikumspreis abgeräumt. Wow. Ja, also der internationale Geocaching Filmfestival Preis ging nach Cottbus. Also nach Cottbus oder nach Peitz? Ja, also in die Lausitz. In die Lausitz. Denn der Kameramann wohnt, glaube ich, in Limberg. In der Großgemeinde Kolkwitz. Na, siehst du. Ja, das ist eigentlich jetzt, wenn wir schon dabei sind, ist das eigentlich ein schöner Schwung jetzt dahin, das zu tun, wo ich, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Mal so ein bisschen lachendes und ein weinendes Auge hab. Weil wir werden auch natürlich. Das war kribbelig, ne? Ja, wir werden natürlich auch heute das Wanderwaffeleisen verlosen. Jetzt verhält es sich aber so. Wir haben großmundig gesagt, wer es dreimal gewinnt, der darf es behalten. Genau. Und ein Mann, ein Wort, das Ding entsteht natürlich. Das ist ganz klar. Wenn ich jetzt auf die Liste schaue, derer, die sich beworben haben, haben wir ganz genau zwei Menschen dabei, die es noch nicht zweimal hatten. Also das heißt, alle anderen, die heute gezogen, wenn einer von den anderen gezogen wird, dann findet unser Wanderwaffeleisen sein persönliches Kann. Der darf es behalten, haben wir gesagt. Wir haben nie gesagt, der muss es auf jeden Fall behalten. Ja, aber so wie die Stimmung auf Twitter ist, wahrscheinlich wird derjenige oder diejenige es behalten. Ja. wir werden es sehen. Das heißt, wir haben hier eine Chance. Ich habe das schon mal versucht mit den Chancen. Wie macht man das denn richtig? Wir haben 9 Leute und 2 hatten das noch nicht. Das ist eine Chance von 2-7 oder von 7-2? Von 2-7, oder? Ja, dann wüsste so genau. Müsste das dann heißen. Ja, gut. Auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass jemand das behalten darf. Ja. Wir haben nur noch den ein oder anderen, die ein oder andere Grauzone zu klären. Das müssen wir dann mit unserem Haus- und Hofjuristen wieder machen. Ja. Weil die feine Frau Steffi und der Ralf Meier, die machen zusammen das Nebensprechen. Beide haben ihn schon mal gehabt. Wenn die jetzt natürlich die Karte ziehen, wir sind aber zusammen das Nebensprechen, hätten sie ihn auch zum dritten Mal gewonnen jetzt. Das ist die ganze Geschichte. Das wird ganz, ganz tricky. Aber um Himmels Willen. Also es ist quasi, es hat sowas, also es ist heute, und ich freue mich gerade, dass Sascha heute dabei ist, der uns später dann trösten kann mit all seiner Erfahrung, die er hat im Podcast. Noch einen Schluck aus der Flasche nehmen. Wenn es dann soweit ist. Es hat quasi was von Matchball heute, und zwar für viele, die dabei sind. Ne? First come, first serve. Steffi Graf lässt grüßen. Ja, ich lese mal einfach vor, wer denn alles dabei ist dieses Mal. Und zwar hat sich beworben die feine Frau Steffi und ihr Krümelkind, die Uli vom Universum, Obi-Wan und seine Gerichteküche, der Oboman, das ist einer von unseren Jokern, Frank, wenn der ihn kriegt, ist noch alles gut, Ralf Meier, Grauzone, genau wie Frau Steffi, also Grauzone jetzt nur rechtlich, nicht persönlich gemeint, der Raphael vom Popschutz-Pop-Podcast, immer noch immer, ja, da blinkt's. Aber streng genommen hat er sich mit einem neuen Podcast-Projekt beworben. Ja, wir sind da, wie gesagt, ist nicht einfach. Markus Schmitz wäre ein Kandidat, genau wie die Uli oder wie der Obi-Wan, ganz klar dreimal dann dabei gewesen. Gerard ist dabei, der dürfte es auch behalten. Und unser zweiter Joker heute Abend ist der Planet Kai. Der hat es nämlich zwar als erster gewonnen, seitdem aber nicht wieder. Das heißt, der wäre auch so einer der Kandidaten. Das stimmt ja auch. Ja, dann. Ja, und jetzt müssen wir schauen. Jetzt liegt es quasi in den kleinen, sanften Händen der Losfee, uns hier durchzuleiten durch diese ganze Geschichte. Ich lehne mich zurück. Ja. Ich habe Tempotaschentücher hier liegen. Ja. Falls es zum Äußersten kommt. Das Weinen können wir rausschneiden dann anschließend. Also, ich versuche mal eben das Kamerakind zu erreichen. Das wäre super. Und wo ich auch wieder sehr gespannt bin, wie denn heute der Modus der Auslosung ist. Gerade wo es heute so spannend ist. Ich meine, das ist ja diese Weltmeisterschaft oder Tour de France ist ja ein Scheiß dagegen. Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen. Müssen wir mal gucken. Ich wollte einfach mal anrufen. Ja, ruf mal. Ich habe hier das rote Telefon für unseren Haus- und Hofjuristen stehen. Den kann ich gleich später noch anrufen. Ein trauriges Gitarrenspiel. Oh, es kommt schon traurige Musik. So, da ist das Kamerakind. Immer diese Moll-Akkorde. Ja. Moll macht traurig und dick. Ja, die Losfee. Die Losfee hat mich beauftragt, die Auslosung heute vorzunehmen. Und zwar, ich weiß nicht, wer das auf Twitter gesehen hat. Die Losfee war heute ja ganz kreativ am Start. Die hat die Lose genommen und hat die in Form eines Strichmännchens ausgelegt. Und die hat gesagt, das Los, welches in der Mitte des Strichmännchens ist, also Arme und Beine miteinander verbindet, das wird das Los werden, das heute gewonnen hat. Das heißt, bitte, ich schütte jetzt die Lose alle hier auf diesen Schreibtisch und baue dieses Strichmännchen nach. Ach, wie hat du baust ein neues. Okay. Wie hat die das denn gemacht? Also die hat 2 Beine hingelegt. Ah, Fuchs ist er schon. Und Körper, 2 Arme und die anderen Lose, die waren oben der Kopf. Ungefähr so. Das Kamerakind filmt schon ganz eifrig. Ja. So, kann man das erkennen? Nett, geht das? Kann man das sehen? Ja. So, und ich nehme jetzt das Los aus der Mitte heraus. Also heute wird es entscheidend sein, dass das Video auch veröffentlicht wird. Das heißt, es gibt nur jetzt ein Los und das ist es dann? Genau. Das geht jetzt kurz und schmerzlos. Oh, das ist ja wie beim Backenzahn ziehen. Das ist ja ich dachte, so. Ich könnte noch mich ein bisschen drauf einstellen. Ja, also kannst du noch einen Moment. Ja, ich habe das gut. Los in meiner Hand und jetzt muss ich ja erstmal wieder das Papierchen daraus frümmeln, weil ich ja damals dem Urbi seine Anweisung, die Lose zu bauen, falsch verstanden habe. Ja. Das ist egal. Das aber es bleibt ist ein jetzt cooles so. Konzept. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, denke ich auch. So, dann rolle ich jetzt das Los auseinander. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und der Gewinner ist der Ralf Meier. Du Schande. Boah. Oh, Meier. Da. Der muss zumindest nichts anzünden heute. Aber. Gut. Ja, das... Danke das, an das Kamerakind. Ja. Schöne Tschüss. Grüße. Schöne Grüße vom Gesamtteam. Und von mir. Ralf Meier. So ist das mit den Kindern. Und zack, sind sie schon wieder weg. Kaum sind sie da, sind sie auch schon wieder weg. Das heißt, wir sind tatsächlich in der Grauzone gelandet jetzt. Es ist Ermessenssache sozusagen. Es ist Ermessenssache. Jetzt ist ja das Schöne, dass ich mit dem Ralf Meier in naher Zukunft ein Geheimtreffen habe in München. Ja. Nee, Glückwunsch. Also, das Ding geht nach, was ist das, wo, Heilbronn oder was ist das, oder wo geht das hin, ne? Irgendwo da in den Dingens hier, ne? Genau. Ja. Ins Ralf-Meier-Land. Ins Ralf-Meier-Land. In Württemberg. In Württemberg, bei Württemberg. Genau. Ja, wenn es zu Universum gegangen wäre, hätte ich es mit Adler geschickt. Ja, mit dem Postadler. Ja, mit dem Postadler, weil ich meine, ich kenne ja Hellental mit dem Tierparkgehege und den Greifvögeln dort. Ja. Ja, ja. Ja, das solltest du mal wieder in der Eifel sein. Und es ergibt sich, es wäre eine Empfehlung, sich mit der Uli zu treffen. Ist auf jeden Fall ja, das, ein ja, persönlicher Gewinn, absolut, sag ich mal. Ja, absolut. Absolut. Ja, ja. Das Bob-Sommerfest unlängst. Ja. Und das war wirklich ein ganz bezauberndes, wunderschönes Treffen mit den diversen Damen und Herren. Das war stimmt. Echt toll. Das hat so einen Spaß gemacht. Wir durften musizieren, bis die Haut von den Fingern fiel. Und sie spielen, bis ihnen die Arme schlapp, Arme schlapp. Den Zuhörern fielen ja, die Ohren. Ich habe davon nicht im Bobson Bob Podcast gehört. Ja, das war ein tolles Wochenende. Das hat ja, richtig der gute gemacht. Bob hat lange nicht mehr veröffentlicht, ne? Also. Ja, der ist ja da im Urlaub gewesen, Urlaub. Hat noch mal Sommerloch. Zwei, wie nennt man das, Vlogs rausgehauen. Genau. Und den Podcast macht er ja so, wie gerade klappt, ne? Ja. Aber auch Glückwunsch an Ralf. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, Wander geht in die ins, Nebensprechen Aufnahmezimmer. Ins Epizentrum der Kochkunst. Zum Glück ist der Stecker ab. Mann. Ja gut, man kann es immer noch nix für ungut, aber das sekundär ist, beheizen. Einfach auf die Herdplatte stellen und anschalten. Ist, man Bunsen. Staunt, wie schnell die Jungs mit den gelben Helmen vorbeikommen. Man kann die Platten auch mit dem Bunsenbrenner vorwärmen. Und dann vorsichtig Esbit reinlegen. Das macht dann ein ganz besonderes Aroma an die Waffeln. Aber sowas Boah. Schon. Ja, Glückwunsch. Ja. Ah, jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt, das ist ja hier, wie das jetzt weitergeht. Mann. Viel spannender ging eigentlich nicht. Nee, das ist das muss also ich jetzt wirklich sagen. Das ist jetzt schon das Los, was so Da bin ich jetzt selber ein jetzt wenig. Jetzt könntet ihr Lotto spielen. Ratlos. Ja. Du bist ratlos. Ich bin waffeleisenlos. Dann das Waffeleisen wieder los. Waffeleisen. Aber ich habe jetzt die Adresse von Ralf Meier. Ich werde sie benutzen. Ja, sehr schön. Ja, prima. Das verspricht doch spannend zu bleiben. Oh, das auf jeden Fall. Das werden wir dann in der nächsten Folge des Backhauscasts aufklären, wie das, das Ende des Wanderwaffeleisens war. Ich habe übrigens noch eine kleine Anekdote zum Besten zu geben, ja, zum Waffeleisen. Ja, ich hatte ja hin und her geschrieben bei Twitter mit dem Vorbesitzer, also dem Vorgastgeber des Waffeleisens. Ja. Mhm. Und es begab sich ja tatsächlich so, dass ich in Köln war, respektive in Köln-Bonn am Flughafen. Und ich hatte mit Markus geschrieben, ob ich dann irgendwie eventuell, weil die Tochter hat bei meinen Eltern in der Eifel irgendwie eine Woche verbracht und ich habe meinen ökologischen Fingerabdruck versaut, indem ich quasi einmal nach Bonn geflogen bin, die Tochter hingebracht habe und am gleichen Tag wieder zurück nach Berlin geflogen bin. Und quasi die gleiche Aktion auch nochmal eine Woche später, um sie wieder abzuholen. Und ich habe gesagt, Mensch, wir könnten uns auch in Köln-Bonn am Flughafen treffen und eine konspirative Übergabe des Waffeleisens machen. Aber als ich dann irgendwie nochmal gesehen habe, was da alles dran tingelt und wie groß der Karton ist, habe ich gesagt, ich glaube, ich krieg's nicht durchs Handgepäck. Nee. Ich weiß nicht, in welche Erklärungsnot ich geraten wäre, wenn ich in Köln-Bonn am Flughafen mit diesem Waffeleisen gestanden hätte. Das könnte im Scanner ganz spannend werden. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit diese Beamten haben, die dort diese Kontrolle, falls das überhaupt Beamte sind. Ja, das sind Security. Aber die müssten ja dann die Backhauscast Folgen 1 bis 28 hören, um das zu verstehen, was da passiert. Ich habe mir so im geistigen Auge vorgestellt, wie ich mit dem Kind da stehe und dem Waffeleisen unterm Arm und versuche zu erklären, warum ich ein Waffeleisen ohne Stecker und ohne Kabel als Handgepäck Flugzeug nehmen möchte. Da habe ich gesagt, da habe ich dann Markus geschrieben, sag ich, also ich glaube, wir lassen das wieder. Hier sind die Tagesthemen. Bonn. Junger Vater mit Waffeleisen festgenommen. Oh, danke für das Lob. Hatte der nicht irgendwas empfohlen, einen Frachtflug zu nehmen oder sowas? Ne? Ja, stimmt. Aber die Gesichter wären es schon fast wieder wert gewesen, wahrscheinlich. Ja, in der Tat. Wenn das Kind nicht dabei gewesen wäre, ich hätte es gemacht, aber. Vielleicht hättest du dann Fernsehkamera und alles mitnehmen sollen, dann kommt man leichter durch so Sachen durch, oder? Das sind dann so Vorträge, die beginnst du mit dem Satz, ja, wissen Sie, das kam so. Ja, genau. Sie werden es nicht glauben. Sie aber lachen. An dem Tag war ja noch ein Gewitter über Bonn. Oh. Und das Flugzeug kam aus Barcelona mit Verspätung, weil der spanische Flugraum überbucht war und überlastet. Und wäre es pünktlich gewesen, wären wir auch vorm Gewitter losgekommen in Bonn. Aber so saßen wir, kam das Flugzeug eine halbe Stunde zu spät. Wir saßen im Flugzeug mit der Tochter, die eine tierische Angst vor Gewitter hat. Oh. Und es kam die Durchsage, wir können jetzt leider nicht abheben, weil jetzt das Gewitter kommt. Und wir wissen auch nicht, wie lange das dauert und wann wir hier jemals abheben können. Und wir waren, und ich dachte so, vielen Dank, liebe Leute, ich sitze jetzt hier mit dem Kind. Sind sie deeskaliert. Aber es ging, also sie hat wirklich durchgehalten. Ach, cool. Und ich glaube, wir haben 2,5 Stunden Verspätung gehabt, als wir dann irgendwann in Berlin gelandet sind. Und natürlich Berlin-Tegel. War das schon mal in Berlin-Tegel? Ja, ich war schon mal in Berlin-Tegel. Das ist ein Provinzflughafen, der hat auch nicht mal eine S-Bahn-Bindung. Und wir sind gelandet und ich hatte einen tierischen Hunger, weil ich natürlich in Bonn auch nichts gegessen habe. Ja. Weil ich dachte, ich lande ja nur kurz, schnapp mir die Tochter und fliege wieder zurück. Aber nein, wir haben ja ewig auf der Rollbahn gestanden im Flugzeug. Und ich hatte Hunger. Ich dachte, wenn du in Berlin bist, dann isst du erstmal was. Und dann Berlin-Tegel in die S mit 2 S. Eine Küchewurst wollte ich dann holen und dann hatte die natürlich schon zu, weil Berlin-Tegel schon alles zu hat abends, dieser Provinzflughafen. Und dann sind wir irgendwie unterwegs an der Autobahnraststätte rangefahren, haben was gegessen. Das manchmal lässt es sich nicht vermeiden, gell? Ja. Den Wegelagerern ihren Zoll bezahlen. Da mussten wir erst nach Brandenburg, damit wir was zu essen kriegen. Nee, Berlin-Tegel bin ich gelandet, wo ich bei der SAP zur Schulung war. Da war ich in Reinickendorf. Und dann bin ich da über Köln nach Berlin und dann da weiter. Ja. Da ist nicht so. Als wir irgendwie vor ein paar Jahren mal aus Mallorca zurückgekommen sind. Mallorca, riesengroßer Flughafen mit Shopping-Malls und keine Ahnung was. Und du landest dann abends in Tegel. Und es ist eigentlich so 5 Minuten vor Nachtflugverbot und es ist alles zu, gerammelt. Du kriegst nicht mal mehr ein Taxi. Das ist so erbärmlich, dieser Flughafen Tegel. Ja. Ich glaube dir gar nicht. Das ist der Hauptstadtflughafen. Die sollten in Berlin mal einen gescheiten Flughafen bauen, würde ich meinen. In welcher Stadt sind wir jetzt genau? Das ist unsere Hauptstadt. Ach, das ist ihre Hauptstadt. Der Köln-Bonner Flughafen, der Konrad-Adenauer Flughafen hat sogar einen Rewe, ja, der 24 Stunden am Tag offen hat. Also. Der Konrad wusste, was sich gehört. So. Sehr schön. Ja. So, ich würde jetzt mal sagen, bevor wir zum nächsten Highlight dieses Qualitätspodcasts kommen hier, das Quiz, machen wir für alle zum Durchatmen 5 Minuten Pause und dann schauen wir weiter. Ist das okay, Sascha? Ich muss gerade aufs Klo, also passt. Ich denke mir das. Du kennst mich. Da sind die anderthalb Stunden schon rum. Ich bin ein aufmerksamer Leser und Zuhörer. Es ist doch, ja gut, es ist jetzt eine Stunde. Ja. Also, so 5 bis 10 Minuten und dann machen wir hier weiter, gell? Ja, jetzt müssen wir in alter Tradition ein YouTube-Leach, oder? Ja, ich suche schon. Das war mal. Also bis gleich. Bis gleich. Nee, achso, schön. Noch ein anderes. Nice time. Und so weiter und so fort. Es war eigentlich Take That Back for Good, aber. Back for Good? I want you back. Want you back. I want you back. Ich war beim Take That Konzert in Berlin. Tatsächlich. Ja. So, hier, also jetzt muss ich mal küchentechnisch eingreifen. So, bei uns herrscht nämlich heute, also eigentlich schon das ganze Wochenende, die kulinarischen Stunden, Wochen kann man nicht sagen. Also ich versuche das zu beschreiben, ich kann das kurz machen. Hier wird jetzt ein Marshmallow auf ein... Schon wieder! Das Kind lacht auf einen Holzstock. Ja, und jetzt wird das über den Toaster gehalten. Das Schöne ist, der Toaster hat eigentlich die besten Jahre hinter sich. Das ist jetzt, wenn das sollte, das Marshmallow. Der oder das Marshmallow, Lotte? Wie heißt das? Der oder das Marshmallow? Das Marshmallow. Das geht immer. Die Marshmallone, hat, glaube ich, Spock gesagt, oder? Ja. Genau. Das wird jetzt über den Toaster gehalten. Wenn es zu weich wird, tropft es rein, stinkt wie Sau. Zum Glück haben wir keinen 3D-Podcast hier, da kann man das so noch nicht. Klaus, hättest du nur ein Waffeleisen? Ja, dann wäre es auch fertig wahrscheinlich, weil das kriegst du nie wieder auf, wenn einer davon drin kleben bleibt. Es war auch schon die Überlegung, die ganze Tüte komplett, wie sie ist, einfach in die Pommesmaschine zu werfen. Das ist doch eine tolle Idee. Aber das hat sich nicht durchgesetzt, weil ich dachte, vielleicht brauche ich die noch für wichtigere Dinge. Das ist genauso dufte wie da Frühlingsrollen reinzumachen. Ja, ich habe halt hier so andere Kopfhörer. Ja, also das passiert jetzt hier im Hintergrund. Ist recht spannend, aber Es ist halt, wir sind ja gelistet unter Comedy und Familie. Was willst du mehr? Ja, genau. Genau, ach so, ja, das soll ich noch nachtragen, wird mir gerade hier von der Chefköchin gesagt. Wenn der Marshmallow dann weich genug ist, dann wird der zwischen zwei Butterkekse gepresst. Ja. Oh. Und dann kann man das essen. Na, die jungen Leute können das alles noch vertragen. Ja, ich habe da überhaupt keine Sorge, dass die überleben. Wer das verkraftet, der schafft auch den Atomangriff. Bei unser einem wird sich die Bauchspeicheldrüse derart einen zusammenwürgen, dass man mit Oberbauchschmerzen direkt ins nächste Krankenhaus. Also ganz ehrlich, bappt mir das Maul schon beim Zusehen zu. Ich habe heute einen auf dem Peitzer Fischerfest mit rosa Schokoladen überzogenen Marshmallow-Stab aufessen müssen. Die Tochter hat nicht alles geschafft. Also lecker. Ihr kennt die Obstspieße. Ja. Mit Weintrauben. Ja, genau. Ihr stellt euch, ersetzt die Weintrauben durch Marshmallows und die Schokolade, die zartbitter, durch rosa Schokolade. Ah ja. Ja, so in die Richtung geht das auch wieder. Das schaut dann aus wie so eine gesprengte Hello Kitty Katze, oder? Ja, genau. Am Spieß. Am Spieß. Heute gibt's Hello Kitty Katze am Spieß. Am Spieß. Super. Schmeckt es? Du musst reden, sonst kann man dich nicht hören. Ach, ist das Essen ist schon fertig? Ja, ist schon ist fertig. Schon fertig zubereitet. Ja, ist ein schnelles Essen. Mann. Aber nicht sehr gesund. Ja, gesund ist, was ist schon gesund? Oh, gesund machen wir später. So. Fahren wir zum Dönermann. Zum Dönermann. Ja, da ist Salat drin. Oh, da müssen wir uns, genau, da müssen wir uns beeilen. Der hat nur bis 22 Uhr offen. Oh, ja, ja. Warte mal. Dann jetzt aber schnell. Drück mal auf Vorspulen. Ja, und das war der Backhauscast. Danke Backhauscast. Fürs genau. Nein! Dann spielen wir wieder zurück. Was wären wir, ohne dass wir unsere wirklich immer sehr gern und lieben Gäste, die wir ja haben, nicht durch ein Quiz prügeln würden noch, damit sie auch wissen, wo sie waren. Ich hab's befürchtet. Ein Quiz. Es gibt ein Quiz. Da ich ja nun weiß, dass Sascha singt und Gitarre spielt. Ich habe eben in der Pause das Gegenteil bewiesen. Ich lasse das drin. Die Leute können sich selber ein Bild machen. Ja. Hier wird nichts geschnitten. Nee, aber ich habe zum Beispiel mal in der Aftershow-Party von Sie reden teilgenommen an einem wunderbaren einstündigen Liederabend zusammen mit Sebastian. Deswegen habe ich mir überlegt, es gibt eigentlich nur ein Thema, was wir hier quiztechnisch heute machen können. Deutscher Schlager. Ha! Jawoll! So. Babum. Ha! Ja! Radabum. Also ich reibe mir die Hände. Ja, okay. Meinst du, du bist fit? Ja. Ich arbeite bei der Landeswelle des RBB. Ich muss jetzt nochmal schnell irgendwas. Zettel habe ich und einen Stift brauche ich auch noch. Die Antwort ist Cora. Kannst du einen Stift besorgen? Ja, so. Irgendwo auf dem Schreibtisch. Beim Peitzer Fischerfest war heute Cora übrigens. Ja? Cora. Ah ja. Ich war mal beim Cora-Konzert in der Cottbuser Stadthalle. Ja. Sie haben gespielt. Ja. Amsterdam. Ich und Dani. Ah. Amsterdam in der 2000er-Version. Ich und Dani in der 2000er-Version. Amsterdam in der 2001er-Version. Ich und Dani in der 2001er-Version. Was heißt denn in der 2001er-Version mit Drumcomputer im Hintergrund? Ich weiß nicht, sie haben, glaube ich, nur zwei Lieder. Ach so. Na gut, das muss dann reichen an der Stelle. Und ich weiß, dass Cora und Svetlana bestehen. Habe ich jetzt gewonnen? Das ist schon sehr viel Wissen, was dir vielleicht. Wir können beides, sogar, Country und Western. Was dir so vielleicht so auf dem Peitzer Fischerfest war im Zelt den ganzen Nachmittag Line Dance. Ich habe einen großen Bogen drum gemacht. Keep it Country. Das ist schön. Ich versteh das Konzept von Line Dance nicht. Die Leute haben auch keinen Spaß, wenn sie Line Dance genau, tanzen. Äußerst, die gucken so verbittert. Äußerst spaßbefreit synchron bewegen. Ja. Jetzt gesagt. Ist mein wenn die einmal auf der Tanzfläche sind, du kriegst sie nicht mehr weg. Aber die tanzen zu allem. Das ist denen wurscht. Ja, eben, das ist das Problem. Du musst irgendwie Scooter auflegen, damit die verschwinden von der Tanz und die tanzen, die Line Dance zu Scooter. Die Line dancen sich einen weg. Ja, genau. Also, Helene Fischer singt. Oh, ist das ein deutsches Schiff? Naja, gut. Mhm. Ja, seid ihr bereit? Dann fangen wir mal fröhlich an, oder? Jawohl. Immer bereit. Also, jetzt so, bin ich immer mal so eine Frage zum Reinkommen. Das geht also jetzt so in die Richtung. Welcher Sänger veröffentlicht 1986 mit der deutschen Fußballnationalmannschaft das Udo Album Jungs. Maximi, was, Maxi, lange, lass mich mal auslesen hier. Mexico Mi Amor. Wer hat das veröffentlicht? Udo Jürgens, Peter Alexander, Jürgen Drews oder Gunter Gabriel? Udo Jürgens, habe ich ja schon gerufen. Hast du schon gesagt, bist du sicher? Nee, Udo Jürgens hat Buenos Dias Argentina gesungen. Ich glaube, Argentina liegt nicht in Mexiko. Mhm. Also, Mexico Mi Amor. Udo Jürgens, Peter Alexander, Jürgen Drews oder Gunter Gabriel? Frank. Du Schande, Jürgen Drews. Ich habe Gunter Gabriel mal im Knast getroffen. Spannend. Mit was? Mit einer Gitarre. Oh, das tut weh. Ja. Und er hatte die Fußballnationalmannschaft dabei zufällig und hat Mexiko. Nee, die nicht. Er hatte aber Krümel im Mundwinkel hängen. Auch so Speichelfäden? Also Gunter Gabriel hat im Knast ein Konzert gegeben, weil er ist ein großer Fan von Johnny Cash. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, das passt dann. Ja. Und er hat gedacht, er macht das jetzt mal ähnlich wie Johnny Cash und gibt im Knast ein Konzert. Und er sah ziemlich fertig aus an dem Nachmittag. Und sich wahrscheinlich schöner vorgestellt, als es wirklich ist, wahrscheinlich. Die größte Stimmung war bei seinem Song Hey Boss, ich brauch mehr Geld, als die ganzen Gefängniswärter mitgewippt haben. Sehr gut. So. Also ich weiß, dass Udo Jürgens mit der deutschen Nationalmannschaft Buenos Dias Argentina gesungen hat, genau. Aber das liegt ja definitiv nicht in Mexiko. Also 86. Sage ich mal 86. Udo Jürgens, Peter Alexander, Jürgen Drews, Gunter Gabriel. Frank hat gesagt Jürgen Drews. Ich sage Peter Alexander. Du sagst Peter Alexander. Und damit hast du recht. Es war Peter Alexander tatsächlich. Hui! Yes! Hui. Nix Jürgen Drews. Als Peter Alexander starb, war irgendwie am Cottbusser Einkaufszentrum an der Straßenbahnhaltestelle das Wartehäuschen zu einer Peter Alexander Gedächtniskathedrale umplakatiert. Oh, welchen Bezug haben die Ich weiß es nicht. Da muss irgendein großer Peter Alexander Fan in Cottbus wohnen, der dann irgendwie das komplette Wartehäuschen plakatiert hat. Man hätte ein schönes Foto davon machen können, Herr Vogel. Kann man mal sehen. Wer wollte denn einen Cowboy als Mann? Gitte, Manuela, Gitte Henning. Marie oder Mandy? Die Gitte. Was? War das nicht Gitte? Nein, ich lese die, pass auf, es gibt vier Antworten, die ich vorgebe. Du kannst, also du brauchst gar nicht rein. Gitte, Manuela, Maria oder Mandy wären im Angebot. Ja, Gitte. Du hast Gitte schon gesagt, was sagt der Frank? Ja, auch. Gitte Henning. Gitte Henning stimmt. Das ist doch so eine Angewohnheit. Ich war ja bei der FatCon mit dem grauen Rad. Ja, musste man da Alex. Reinrufen oder was? Und die Kollegen von Nerdizismus haben das große Nerdquiz gestartet. Wir sind gegen das Discovery-Panel angetreten. Oh. Und da mussten wir ganz schnell buzzern. Deswegen ist es noch so drin. Weißt du, da fehlt jetzt dieser Buzzer-Knopf. Ja, das wäre noch, das wüsste ich aber nicht, wie das technisch machbar ist, dass man in einem Podcast den Leuten so einen Buzzer zur Verfügung stellt. Das wäre natürlich super. Für so ein Quiz. Aber müßig zu sagen, dass wir gewonnen haben. Ja, ja, ich glaube, das gibt's auch zum Anhören, oder? Ich schaue mal, ob ich es finde. Gut, woran starb Conny Kramer im Hit von Juliane Werding am Tag, als Conny Kramer starb? Starb er A, durch einen Motorradunfall, B, durch Selbstmord aus Liebeskummer, C, an einer Überdosis Rauschgift oder D, er kam bei einer Mutprobe ums Leben. Jetzt kann ich den Himmel sehen. Ich schrie ihn an, oh komm zurück. Er konnte mich nicht mehr verstehen an Drogen. Ja, ich wusste, dass du das kannst. Frank, was meinst du denn? Das macht ich. Ja, ich habe auch immer gedacht, der starb an Drogen. Ja, okay, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt so. Ist natürlich ja, richtig. Yes, ja, ja, ist halt so. Genau. Jetzt kommt was ganz Einfaches, da könnte ich ja fast schon sagen, wer als erster brüllt, hat gewonnen, aber machen wir nicht. Wer sang 65 den Hit Marmorstein und Eisen bricht? Trafi Deutscher. Sehr schön. Ich schließe mit meinem Vorredner an. Sehr schön. Welcher Schlager wurde im Jahr 1912 geschrieben? 12? 1912, ja. Okay. Also Antwort A, auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Antwort B, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Antwort C wäre, ich habe das Fräulein Helene baden sehen. Oder D, ich bin die fesche Lola. Auch nicht schlecht. Die würde ich eher in den 20ern. 1912, welcher von den Vieren war es? Ich nehme das, ich habe keine Ahnung, ich nehme das mit dem Baden einfach. Du nimmst das, ich habe das Fräulein Helene baden sehen. Genau. Also, die fesche Lola ist für den roten blauen Engel geschrieben worden. Und das war nicht 1912. Mit Marlene Dietrich. Ja. Was waren die anderen? Ich habe das Fräulein Helene baden sehen. Genau. Dann Reeperbahn nachts um 12:30. Das genau. War. Und ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Das, also nein, also die Mimi und der Krimi, das ist definitiv, das ist die 50er. Ja, genau. Das kann man nicht 1912 veröffentlichen. Hans Albers mit der Reeperbahn ist die bekannteste Version. Es ist natürlich die Frage, ob er das früher schon war. Ein bestehendes Lied gecovert hat. Wann der Schlager geschrieben wurde. Ja. Genau. Aber ich denke mal, ob der kruden Grammatik, die auch bei mir mittlerweile bierinduziert zu hören ist, würde ich auch auf die badende Gestalt tippen. Ich habe das Fräulein Helene baden sehen. Ja, die Helene. Wie die beim Frau baden. Fischer. Ich habe das Fräulein Helene fischen sehen. Der Helene See bei Frankfurt an der Oder. Oh. Ihr wart so nah, er war so nah dran. Die richtige Antwort ist auf der Reeperbahn nach. Nein! Was? Tatsächlich. Ja. Ja, krass. Das heißt, der Spielleiter kriegt einen Punkt. Oh. Oh, also, die ist ja heute nicht da. Ja, auf der Reeperbahn nach. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. 50er Jahre. Gibt's auch einen Film? Bill Ramsey mit, genau. Da spielt hier Harald Junke mit Peter Alexander spielt da nicht mit in dem Fall. Ja, toller Film. Hier, der Dinges spielt mit. Heinz, wie heißt er? Und wann Heinz ist die badende Helene rausgekommen? Das weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich nicht nach, aber das kann man ja noch rausfinden, notfalls. Die badende Helene. Die Backhäuser verlinken sie in den Shownotes. Das können wir vielleicht machen. Was? Wann wir Frau Helene haben baden sehen. Wann die Frau Helene das letzte Mal gebadet hat. Ja, genau. Wer verabschiedet sich 1982 mit den Worten Arrivederci Claire? Waren das die Flippers? War es Andy Borg? War es Drafi Deutscher? Oder war es Jürgen Drews? Arrivederci Claire. Der Song ist bekannt, nehme ich an. Also warte mal, hat er oder sie oder sie, also in der Mehrzahl, damit ihre Karriere beendet, weil du sagst, sie verabschieden sich? Naja, verabschieden sich mit den Worten, also das war ein Song, den die gesungen haben. Ach so, also es ist nicht das Ende der Karriere. Nein. Okay. Flippers, oder? Flippers, Andy Borg, Drafi Deutscher oder Jürgen Drews? Die Flippers. Ja. Die Flippers? Ja. Mhm. Es war Andy Borg. Na. Widerstand ist zwecklos. Widerstand ist zwecklos. Sie werden dem Comedian-Stadel hinzugefügt. Ne, was macht er für ein. Macht er noch? Der macht noch irgendwas. Der macht den hier, wie heißt er denn? Was der Moik vorher gemacht hat. Mutantenstadel. Ja, genau. Mutantenstadel. Jetzt gibt es eine Schätzfrage, das hätte ich auch nicht gewusst. Von wie vielen verschiedenen Interpreten war der Titel Hello Mary Lou in der deutschen Hitparade? Waren das von 14 Interpreten, 5, 2 oder 11? Kann man fast nicht wissen. Ist eine Schätzfrage. Also die bekannteste Version ist das von den beiden Engländern. Goodbye, Heart. Und so weiter und so fort. Tschüss. Ja, War das die Pausenklingel? Das war die Pausenklingel. Ja. Erst beim dritten Mal müssen wir wieder in den Saal. Das Ganze steht heute auf 14, 5, 2 oder 11 oder was? Was das also, genau. Scheint mir 14, scheint mir sehr, ich sag 5. Ja. 5? Ja. Wer hat, habt ihr beide 5 gesagt? Ja. Dann habt ihr beide recht. Juhu. An der Stelle, genau. Yay! Das gut, waren gut geschätzt. 5 Mal. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich schätze mal, das wussten wir nicht. Aber ich weiß, dass es auch eine deutsche Version davon gibt, die ziemlich, ziemlich reich ist. Hey, natürlich, ja. Ich kenne nur die deutsche. Ja. Achso, ja. Es gibt auch eine englische. Also. Hello, Mary. Sieh mal an, ein ja, kleines genau. Stückchen steckt in deinen Schuh. Oh, oh, und du, Mary Lou, du lachst dazu, so wie ein Sonnenschein, Mary Lou. Sehr schön. Mit welchem Song erreichte Katja Epstein 1980 den zweiten Platz beim Eurovision Song Contest? Christoph! Das wäre eine Frage für den EC-Schnack. ESC-Schnack, aber da müsst ihr jetzt durch. Also, Antworten wären im Angebot diese Welt oder B, Theater oder C, Wunder gibt es immer wieder oder Antwort D wäre und wenn der Regen fällt. Katja Wunder gibt Epstein. Es immer wieder. Wir reden über Katja Epstein. Wunder gibt es immer wieder. Theater, Theater, der Vorhang geht auf, die Bühne wird wieder zur Welt. Mhm. Aber du hast ja C gesagt. Ich sage, ja, weil mit Theater ist sie niemals beim Grand Prix aufgetreten. Oh. Wunder gibt es immer wieder, ist definitiv ein Grand Prix-Lied. Aber ist das von Katja Epstein? Das ist die Frage. Das glaube ich nämlich nicht. So, wie waren die anderen Songs noch? Sag mal, diese Welt, Theaterwunder gibt es immer wieder oder wenn und wenn der Regen fällt. Also diese Welt klingt so nach ESC. Okay. Meine Quizkarte sagt, es war Theater. Ah, echt? Ja. Das ist ja nicht zu fassen. Auch wenn, das gehe ich aber davon so aus. So, stimmt. Theater. ESC. Platz 2. 1980. Boah. Das wäre natürlich jetzt hier das offene Tor für den ESC-Schnack, für den ja. ESC-Schnack, uns einen ja. Audiokommentar zu schicken und das zu bestätigen. Bitte, bitte. Bitte, bitte, das macht das. Fleisch gewesen. Wir möchten gerne mal einen Audiokommentar gewesen. Einspielen dürfen. Genau. Das haben wir ewig nicht gehabt. Jetzt kommt was, das ist schön. Ich hoffe, dass der Frank nicht die unsere Spaßantwort gibt darauf. Was behauptete Jürgen Markus 1972? Eine neue Liebe ist A, manchmal auch ganz gut, B, wie ein neues Leben, C, immer wieder gut oder ja, nicht auszuhalten. Eine neue Leber ist wie ein neues Leben. Schalalalalala. Ich nehme das mit dem Leben. Ich wusste das schon, wo ich die Frage aufgeschrieben habe, dass das kommt. Was gestern war, ist schon vergessen und längst vorbei. Ja. Also ich nehme das neue Leben. Ja. Aber das mit der Leber finde ich nach wie vor sehr, sehr schön. Geil. Ja. Das hätte Harald Juncker als Cover singen können, das wäre ja, schön gewesen, genau. Hätten uns alle gefreut. In welchem Alter sang Conny Frobes, du kannst sie kennen, von der letzten Sendung, lebt ja. sie noch oder lebt sie nicht, kannst genau. du dich erinnern? Mhm. Egal. Wann sagen sie zum ersten Mal schön. Den Hit, pack die Badehose ein? Also pack die Badehose mit, ein. Mit 8 Jahren, mit 9 Jahren, mit 7 Jahren oder mit 10 Jahren? Boah, das ist eine ja gar nicht dicht beieinander. Transferleistung. Nötig, um zu wissen, wann wurde das Lied gesungen und wann wurde Conny Frobes geboren. Ja, nee, ich google jetzt mal nicht. Das kriegen wir nicht mehr. Ich tippe auf 8 Jahre. Verdammt, das wollte ich sagen. 8 Jahre. Dann sag's doch. Dann sag ich mal 9. Komm, du sagst oh, 9. Einfach, dann wird man was anderes tippen. Das ist ja Blödsinn. Wenn man ja, okay. Also, Frank, goldenes Hähnchen mit 8 Jahren stimmt. Ah, verdammt, so. Das wollte ich auch sagen. Damit steht es 6-6, aber wir haben noch ein bisschen was. Andrea Berg beschwert sich in einem Hit bei ihrem Liebsten. Du kannst noch nicht mal richtig A. küssen, B. lügen, C. lieben, D. tanzen. Und ich nehme Obi-Wan. Für Obi-Wan mache ich noch ein E. kochen. Also, Entschuldigung. Küssen, Lügen, Lieben, Tanzen. Was ich bin für Lügen. Du bist für Lügen. Lügen haben kurze Beine. Ich kenne den Song nicht. Ja? Ich habe mich nur 1000 Mal gewogen. Ich weiß es nicht. Ja. Mich 1000 Mal. Genau. 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert. Lügen hatte Sascha, ne? Ja. Mhm. Ja, dann nehme ich Lieben und Lieben. Dann gucken wir mal. Ja, Lügen wäre richtig gewesen. Sieh mal. Und damit gibt es einen Punkt für den Sascha. Yes. So, wer erbettelte 1 Mark für Charlie? War das Tina York, war es Wenke Mürre, Gitte Henning oder Dorothee Kollo? Wenke Mürre. Also, 1 Mark für Charlie, denn Charlie, der ist pleite. Wieder einmal Apple in seinem Bocken. Ich muss ja sagen, ich habe keine Ahnung, aber das aus der Pistole geschossen von Frank kam, schließe ich mich seiner Meinung an. Was hat Frank gesagt? Ich war vom Singen so angetan. Ach so. Wenke Mürre. Ich habe auf die Wenke Mürre getippt. Die mürrische Wenke? Genau. Ja. Das ist richtig. Juhu! Gold, Weihrauch und Mürre. Gold, genau. Weihrauch und Mürre. So, wer behauptet 1971, schön ist es auf der Welt zu sein? War das Roy Black und Evita? War das Costa Cordalis und Anita? Gitte und Rex Gildo oder Roy Black und Anita? Roy Black und Anita. Ja, genau. Sehr cool. Stimmt. Du kannst atmen, du kannst gehen. Ja. Genau. Du kann ich? Kannst atmen. Du kannst gehen. Ja. Und ich habe einen Filme ansehen. Ne, was? Was? Was? Das hat Roy Black nie gesungen. Was? Ich distanziere mich davon. Jetzt eskaliert's. Wer sang 1977, schnell was anderes. Wer sang 1977 Himbeereis zum Frühstück? Das Nabtal-Duo Gigi Anderson, Hoffmann und Hoffmann oder Nicole? Boah, das war auf jeden Fall ein Mann. Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl. Das Napalm-Duo war dabei? Nein, das Napalm-Duo war es nicht. Nabtal. Wer war das nochmal? Sag nochmal also, bitte. Nabtal-Duo. Ah, ja. Gigi Anderson, Hoffmann und Hoffmann oder Nicole. Dann nehme ich den Gigi Anderson. Du nimmst den Gigi Anderson. Ich nehme mal Hoffmann und Hoffmann. Und hoffe, dass das keine Frauen sind. Hoffmann und Hoffmann ist richtig. Boah! Jawohl. Sagenhaft. Oh, es steht 10-8, Frank. Heute sieht's noch gut aus für dich. Also, ja. Kann noch was werden. Ich gebe mein Bestes. Ja, hau rein. Mach dich nochmal locker, ne? Ja, genau. Ich mach die Schuh auf. Das macht Spaß. Das ist genau mein Quiz. Beweg mich nochmal durch. Wenn jetzt eine Alexandra-Frage kommt, dann ist es sowas von gewonnen. Also, okay. Wer hat mit dem Titel Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars Reinhard May besungen? Ja, genau der. Hannes Wader, Frank Zander oder Udo Jürgens? Was? Ja, okay, oder Reinhard May. Ja. Zu Behörden war nicht immer ungetrübt. Okay, Sascha kriegt einen Punkt. Frank? Die Diplomatenjagd ist auch sehr zu empfehlen. Reinhard May, gell? Auch gesagt. Ja, genau. Was sagst du, Sascha? Die Diplomatenjagd ist sehr zu empfehlen. Ja. Und die heiße Schlacht am kalten Buffet. Ja. Das ist sehr schön. Ja, der hat auch so ein schönes Lied geschrieben, wo es um die gefälschte Unterschrift unter einem Zeugnis geht. Mhm. Da kommen wir jetzt nicht drauf, wie der Titel heißt. Über den Wolken. Ja. Wo letzten Endes er dann als Vater zum Direktor zitiert wird und sagt, ja, selbstverständlich ist das meine Unterschrift. Das haben wir leider verpasst auf dem Sommerfest. Ich bin Klempner von Beruf zu spielen. Ich war mal, kennt ihr Mann! Wie konnte das passieren? kennt ihr JBO? JBO, ja, sagt mir was, ist auch eine deutsche Kapelle. Das James so Blast Orchester aus Erlangen. Ja. Die hatten hier, die sind auf Tour gegangen und hatten irgendwie den Gewinner eines Musikwettbewerbes dabei. Aha. Johnny Crash hieß der, glaube ich. Johnny Crash, geil. In Erinnerung. Wie kreativ. Ja, ja, ja. Und er hat eine Version von Reinhard May gespielt, über den Wolken. Ja. Wo es um Flugzeugunglücke und keine Ahnung was ging. Und es war so geil. Und dann stellst du, weißt du, du musst dir vorstellen, der ganze Saal ist voller JBO-Fans. Ja. Und dann steht ein Typ mit einer Gitarre auf der Bühne und covert ein Lied von JBO mit einem eigenen Text. Und hat Applaus gekriegt am Ende. Ja, das ist eigentlich cool. Und da dachte ich so, ey, der Typ hat echt einen Arsch in der Hose, ja? Also der, ja, das kann man so sagen, ja. Und seine Version von Über den Wolken ist auch sehr gut. Ja. Da gibt's nebenbei, fällt mir dabei ein, habe ich, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, auf YouTube gibt's wirklich dieses, wenn Stars Zuhörer auf die Bühne bitten, gibt's ganz, ganz tolle Videos, was so passiert. Ja. Wenn da Leute wirklich da auf die Bühne kommen, die scheißen sich nix, die rocken da die Hütte, dass die Jungs rechts und links daneben stehen. Also ganz viel Veröffentlichungen sind von den Foo Fighters dabei. Ja. Wo David Grohl dann nur daneben steht und kommt aus dem Staunen und teilweise aus dem Lachen nicht mehr raus, weil das einfach so geil ist, was die da abliefern, die Jungs. Also wer da Spaß dran hat an so Sachen, dringend mal anschauen. Ist sehr, sehr cool. Also ich finde sowas ganz total klasse. Ja. Man hat noch nie den Sänger von Foo Fighters und den Drummer von Nirvana auf einer Bühne gesehen. Gemeinsam. Ja, kennt ihr das Video? Das ist so geil. Ihr seid ja beides ja. Väter, glaube ich, ne? Frank, du auch, ne? Ja, ja. Ja, klar, logischerweise. Nett ist ja. Kamerakind. Ja, genau. Und es gibt ein geiles Bild von Herrn Grohl, wie er da irgendwie auf der Bühne abrockt und seine Teenager-Tochter sitzt total gelangweilt mit einem Handy da und spielt. Und dann sagst du, du kannst der Sänger der Foo Fighter sein, aber für deine Teenager-Tochter bist du der langweiligste Typ auf der Welt. Ja, das ist wirklich aus dem wahren Leben. Ich hatte hier ich mach mir Marshmallow mal mit auf dem Soulman-Konzert. Die hat auch ins Handy geschaut die ganze Zeit. War ja völlig wurscht, was rechts und links passiert. Papa, bist du bald fertig? Ja, genau. Mein Papa, Dönerbude macht gleich zu. Ja, genau. Es ist dann fast schon eher peinlich. Das ist aber sowieso. Wenn Fatih wieder blöde Witze erzählt peinlich. Auf der Bühne. Ne? Ja, genau. So, hier diese untere Schiene. Kommst du nach der Arbeit müde nach Hause, willst sie auf die faule Haut legen, ist die beim Friseur. Dead Humor, ja. Ich entschuldige mich in aller Form jetzt schon mal für diesen Witz. Welches, apropos auf die faule Haut legen, welches Bett war für Jürgen Drews immer frei? Das Bett in den Dünen, in den Bergen, auf der Wiese oder im Kornfeld? Das Kornfeldbett. Das Kornfeldbett. Ein Korn im Feldbett. Gerne gesungen. Oh, wir hatten eine ganz tolle Schallplatte. Die ist aber verboten im Hause. Deine Schallplatte. Ja, kannst du dich erinnern, Frank? Neue Deutsche Welle, Schallplatte. Ja, da war auch das Lied mit den Bibern drauf. Da war auch das drauf. Und mit dem Ratatat-Song Ab ist der Balkon. Weg, ab ist der Balkon. Ja, und die wurde uns Presslufthammer Bernhard. Also meine Eltern hatten eine LP-Sammlung, die goldenen Schlager des Jahres. Diese goldenen Schlagerplatten. Und zwar bis, glaube ich, Mitte der 80er oder Ende der 70er, ich weiß es gar nicht, von den 50ern gestartet. Und die habe ich rauf und runter gehört als Kind. Da ist einiges kleben geblieben, wie man hört. Ja, da passt ja alles. Nee, und die Platte wurde verboten, weil in dem Biberlied das Wort Onani, Onana vorkam. Als der Biber dann ganz alleine sein Dasein fristete. Nachdem Frau und Kind vom Mähdrescher überfahren. Naja, das sind Einzelschicksale. Und was machst du den ganzen Tag? Treckerfahren! Können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. So, das ist auch einfach, das wisst ihr. Wo war Udo Jürgens laut eines seiner Titel noch niemals? In der, New York. Mhm. Und auf Hawaii war er auch noch nicht. Und auf Hawaii war er auch nicht. Er aß noch niemals Toast Hawaii. In San Francisco war er auch noch nicht. Und zerrissene Jeans waren auch etwas Fremdes. Rio de Janeiro, New York, Paris oder im siebten Himmel der Liebe. Dementsprechend ist es natürlich New York. Sehr cool. Wenn wir an Rex Gildo denken, Hossa! Denken wir an. Ein Punkt für alle. So. Aber hier stand was, als Auswahl. War das die richtige Antwort? Ja, als Auswahl stand auch. Als Auswahl stand auch noch Prostata. Ist egal. Ja, viele Leute sagen, sie denken an die Schwerkraft, wenn sie an Rex Gildo denken, aber das kann man auch nicht so ganz befreit aufspielen, dieses Ding. Fiesta, Fiesta Mexicana. Fest. So, jetzt kommt die Frage, auf die Sascha schon den ganzen Abend wartet. Wer sang Mein Freund der Baum? Alexandra. Da ist sie, die Alexandra. Gitte und die mürrische Wenke wären auch im Angebot gewesen. Nein, die waren das aber nicht. Die waren das aber nicht. Kann ich nur empfehlen, Alexandra ist eine geile Sängerin. Ich habe mehrere Alexandra-Platten und CDs und die höre ich gerne. Also die kann mehr wie der Baum ist tot. Die kann definitiv mehr. Die hat eine absolut geile Stimme und absolut geile Texte. Ja. Und hat die Zigeunerjunge auch gesungen? Ist das auch ihr? Ja, das ist genau. Okay. Ja, und das Geile war, wir waren im Ostseeurlaub und wir saßen auf einer Terrasse, es war irgendwie so ein bisschen Sonnenuntergang, wir saßen auf einer Terrasse und haben Abendbrot gegessen, richtig geiles Abendbrot. Und unten auf der Promenade stand irgendwie, ich glaube, es war ein polnischer Musikant, der wirklich ein komplettes Arsenal an Instrumenten aufgefahren hat und da alles Mögliche aufgetischt hat. Und er spielte tatsächlich Zigeunerjunge von Alexandra. Toll. Und ich dachte, wie geil ist das denn? Also das war so der perfekte Moment. Ah, da bin ich auch noch runter zu ihm, habe ihm was in den Hut geworfen, habe gesagt, vielen Dank für dieses Alexandra-Lied. Das hat mir echt Spaß gemacht. Da habe ich persönlich auch eine Schwäche. Ich habe hier so auf meinem Arbeitsweg jemanden, der sitzt in der Unterführung immer mit seinem Akkordeon. Der kriegt auch jedes Mal was, wenn ich vorbeikomme. Es gibt ja auch von Alexandra das Lied Akkordeon. Nee, der spielt irgendwo, ich glaube, das ist mir so selbst zusammengefrickelt. Aber der lächelt so schön und lacht so schön dabei. Ja, ehrlich, der sitzt da, wenn du ihn anschaust, der hat da seinen Kaffee stehen, hat sein Akkordeon und spielt und ist ein Typ, wo du sagst, der sieht einfach 100% komplett zufrieden aus, so wie er das. Der lacht schon, wenn er dich kommen sieht. Ach, da kommt der Backhaus. Da ist er wieder. Wer weiß, könnte daran liegen, dass ich öfter eine Gitarre am Rücken habe, wenn ich vorbeilaufe. Irgendwann werde ich ihn mal zur Session auffordern. Mal gucken, ja, mach mal. Wenn ich mal, wenn er da ist und ich Zeit habe. Dann üb schon mal D-Moll. Ja. Das wäre ganz spannend. Das sind doch immer so melancholische Stücke, die dann da auf der. Ja, das ist halt. Quetschebügel zu besten. Ja, so argentinische Tango-Zeug. Ach, sowas. Also nicht so melancholisch, es ist schon eher flott auch. Ja. Also, schon. Wisst ihr übrigens, dass das Akkordeon das älteste Instrument der Welt ist? Das wüsste ich nicht, ne? Nee. Ich hätte auf die Trommel geschickt. Oder so ein Triangel. Aber das ist ja alles wieder Schlagzeugerkrams. Das ist auch so Musik. Nee, tatsächlich das Akkordeon, weil es hat die meisten Falten. Wo ist der Applaus-Button? Super! Ja, sehr schön. Genau, ja, das ist der Unterschied. Machst du ihm bitte einen Extrapunkt dafür? Ja. Willst du das wirklich? Du bist ziemlich weit hinten, Frank. Ja, gut. Was hat man zu verlieren als Schlagzeuger bei so einem Spiel? Das ist der Unterschied zwischen einer Geige und einem Klavier. Ja. Brennlänger. Brennlänger, ne? Gut, wer sang denn das Lied Ruf Teddybär 1-4? War das? Truckstop, Tom Astor, Johnny Hill oder Heino? Johnny Hill. Suchst du die Tom Würste, Astor? Dann schau auf den Grill und suchst du den Wahnsinn, dann hör Johnny Hill. Richtig. Haben der Uwe Häger und ich in Rostock live abgemischt. Das war ein Fest. Und Tom Astor mit verstimmter Gitarre ohne Kabel. Und Tom Astor mit verstimmter Gitarre und Kabel unter das Schlagzeug geworfen. Reifenwechsel nachts um 23:30. Naja. So, also Johnny Hill stimmt. Das Johnny Geld Hill muss ja kommen. Genau. Truckstop hat auch meiner Meinung nach eigentlich gar nicht so schlechte Songs teilweise. Kann ich ja ist Truckstop nicht, wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Edelreis aus? Also nein. Die Musik vom Großstadtrevier? Vom Großstadtrevier ist es Truckstop? Weiß ich nicht. Aber ich meine, Truckstop hätte mal einen Auftritt gehabt beim Großstadtrevier. Dann wird es zusammenpassen. Aber das wüsste ich nicht. Damals noch als Mareike Carré und wie hieß der? Nee, der grauhaarige Typ, der am Anfang mitgespielt hat noch. Das war noch vor Zeiten von... Ich habe das nie wirklich angeschaut. Okay. Großstadtrevier, da hat irgendwann dieser Feddersen mitgespielt dann. Oder? Ja, ja, genau. Das war noch vor Feddersen-Zeiten. Das, ja, das, da der... ja. Das ist ja bei mir, ich schaue immer Sachen, aber ich bin ja keiner, der über Serien reden kann, wirklich. Deswegen. Also so von der Stimme des Leadsängers könnte das ja fast in die Richtung Truckstop gehen. Wenn der also Zähne nicht auseinanderkriegen und so, ne? Das können wir nach dem Quiz mal googeln. Kann ich ja Großstadtrevier mal googeln. Ja. Also jetzt kann ich ja mal. Ja, dann hilf uns mal auf die Sprünge hier. Ich wollte schon als alter Geocacher schreiben, Großstadtreviewer. Großstadtreviewer. I passed it again. Truckstop. Teddybär 05. Also, ja. Ja, da freuen sich Line Dancer. Tatsächlich, Truckstop haben zumindest Großstadtrevier mal gesungen. Okay. Das ist doch mal. Und es ist von Truckstop offensichtlich. Ah, cool. No, schau. Hast ja den richtigen. Der wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an. Ja, Weidertauern. In einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Maschendrahtzaun. Haben wir alle gelernt, ja. Wer fand denn deine Spuren im Sand? War das Claudia Jung, Howard Carpendale, Peter Maffay oder Nicole? Deine Spuren im Sand, wie ich gestern noch. Und jetzt kommt mein Akzent. Hat der Wind mitgenommen? Also, dann hört man schon raus, das ist Howard. Das ist Howard Carpendale, den ich auch schon mal interviewt habe. Hast du schon? Ja. Oh, großartig. Howie Carpendale. Frank auch? Carpendale oder Howie. Oder lieber Peter? Nee. Habe ich mal erzählt, Freunde, ich freue mich, dass ich heute hier bin. Kennt ihr doch den Typen aus der Cliff-Werbung, der von der Klippe gesprungen ist? Ich kenne die Werbung, aber den Typen kenne ich nicht. Also du hast die vor Augen, also diesen sehr muskulösen Typen, der da von der Klippe ins Wasser springt. Ja, wie ich in meiner Jugend, ich weiß. Ja, genau, wie wir alle. Früher, ne? Und der Typ hat mal versucht zu singen. Und ich habe ihn, der war mal so auf Promotour und ich musste ihn dazu interviewen. Und er war ja wirklich super nett und super lieb. Vermutlich auch super schwul. Aber er hat wirklich einen furchtbaren Mundgeruch gehabt. Also das war echt total abtörend. Und ich bin dann irgendwie zurückgekommen in die Redaktion, hab gesagt, ich habe den Typen interviewt aus der Cliff-Werbung. Und alle Frauen in der Redaktion so, oh! Und so, und das ist sein Lied. Und alle Frauen in der Redaktion so, also singen konnte er nicht. Er konnte hervorragend halbnackt in die Klippen, von den Klippen springen, in die Fluten. Aber das war nicht sein Hauptgebiet. Ja, besser für Zahnpasta-Werbung gemacht vielleicht, oder? Mhm. Man kann es sich nicht aussuchen. Von wem ist denn der bekannte Titel Das bisschen Haushalt? Hanna Haller, Dorothee Kollo, Gitte Henning oder Johanna von Kossian? Oh Gott. Das bisschen Haushalt. Sagt mein Mann, aber ich würde sagen, das ist Frau Haller. Oder hat er nicht Hanna den Marsch Haller geschrieben, den Halle-Haller-Marsch? Also Hanna Haller, Dorothee Kollo, Gitte Henning oder Johanna von Kossian? Ich nehme die Johanna. Kossian. Du nimmst die Johanna von Kossian. Ich nehme die Hanna Haller. Dann hat Frank recht tatsächlich. Ach verdammt. Es war Johanna von Kossian. Sehr schön. So, hatten wir eben schon. Ohne was ging Bill Ramsey mit der Mimini ins Bett. Das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber A, ohne Pille, B, ohne Creme, C, ohne Honig, warum auch immer, oder ohne Schokolade. Ohne Hose. Ja, ohne Hose. Ohne Creme geht die Mimi nie ins Bett. Genau. Ja, ich schließe mich dem Vorredner an. Ohne Creme, das stimmt natürlich. Kommt der Babysitter-Blues noch? Nee, der kommt nicht. Verdammt nicht. Aber es kommt die Frage, wie hieß die erste Single, die Roland Kaiser veröffentlicht hat? Hieß die Bevor die nächste Träne fällt oder Zieh mit dem Wind oder Was ist wohl aus ihr geworden oder war es Santa Maria? Roland, also ich glaube nicht, dass seine erste Single gleich Santa Maria Santa war. Santa Maria war Santa nicht die erste Maria. Single. Maria, wir träumen geboren. Mit dieser nervenden Trommel immer, ne? Also ich nehme das mit der Träne. Du nimmst das, bevor die nächste Träne fällt. Ja. Das nehme ich nicht. Das nimmst Sag du nicht. Noch mal die anderen eben. Das wäre noch B, zieh mit dem Wind. C, was ist wohl aus ihr geworden? Zieh mit dem Wind. Santa also ich kenne das mit zieh an meinem Finger und dann kommt Wind. Genau. Ich nehme zieh mit dem Wind. Zieh mit dem Wind. Ja, das ist ein Punkt für den Spielleiter. Vielen Dank. Der erste Titel hieß, was ist wohl aus ihr geworden? Na super. Da, und, Roland was Kaiser, war's? Der ist nebenbei im nächsten Jahr hier in München im Februar in der Olympiahalle wieder. Wer da Interesse hat, kann da achte mal auf seinen Gitarristen. Ja, man kann bei mir Frühstück und Zimmer mieten für 450 Euro die Nacht. Solltest du beim Roland-Kaiser-Konzert sein, achte mal auf seinen Gitarristen, der singt nämlich die meisten Sachen. Ach, der singt mittlerweile. Ja. Also Roland Kaiser singt. Er macht nur noch. Der Girard hat eben hier per Chat reserviert bei dir. 450? Also, ja. Kannst du schon mal deinem Steuerberater erklären, wie das ist? Also Werbekosten. Hallo Girard an der Stelle. Ja, grüße dich. Von welchem Getränk war Bernhard Brink in einem seiner Hits völlig verkatert? Wir tranken Caipirinha, Cuba Libre, Pina Colada oder Sangria. Ach du liebe Zeit. Bernhard Brink, hier. Locken, jede Menge Haare. Der ja, Brink. Blond, ist bekannt, ist, oder? Der ist schon klar. Ja. Hat Caipirinha, Cuba Libre, Pina Colada oder Sangria. Ein Witz, der heißt, wir tranken Sangria. Ja. Sangria? Ja. Ist nicht Jürgen Drews. Nee. Ist egal, aber die haben alle Sangria. Wir nehmen trotzdem Sangria. Nein, Bernhard Brink war ein großer Fan des Caipirinhas und damit ist das ein weiterer Punkt für den Spieleleiter. Ja, komm, also als der Caipirinha rauskam, also als Bernhard Brink gesungen hat, gab es noch keinen Caipirinha. Es steht aber doch auf der Quizkarte, was soll ich denn machen? Mit welchem Titel gewann Udo Jürgens 1966 den Eurovision Song Contest? Merci, Chérie. Merci, Chérie. Das war Merci, einfach. Chérie. Das war zu einfach. Oh, der Zettel ist gleich voll. So, aber jetzt bin ich gespannt. Wir kommen ins Bayovarische. Boah. Ja, ich bin raus. Niki, die Antwort ist Niki. Wieso? Die Antwort ist immer Niki. Niki ist immer gut. Oder Biermöselblausen. Ja, ja, komm nicht dran vorbei. Wer versprach denn 1985, Resi, ich hol die mit meinem Traktor ab? Oh Gott, wer war das? Scheiße. War das Wolfgang Petri? War es Wolfgang Sauer? Wolfgang Schalm oder Wolfgang Firek? Wolfgang Firek klingt so, als wäre er aus Bayern. Wolfgang Petri? Hölle, Hölle, Hölle. Nee. Wolfgang Sauer? Wolfgang Schalm oder Wolfgang Firek? Wolfgang Sauer kommt aus dem Sauerland, bestimmt. Okay, wo kommt der Herr Schalm dann her? Ich aus aus dem Osten. Ich weiß es nicht, aber der spielt Schalmein. Das ist Schallen und Rauch. Ich nehme den Wolfgang Sauer an der Du nimmst Stelle den Wolfgang mal. Sauer? Ja, einfach mal so. Du nimmst den Wolfgang Sauer. Vielleicht ist das ja mal so ein toller Künstlername. Ja, meinst du? Wie heißt Sauerschall? Also, es war Wolfgang Firek. Yes. Den kann man kennen. Wenn man die Rosenheim-Cops kennt oder diverse andere bayerischen Krimis, da spielt er nämlich zum Beispiel mit. Ne? Rosenheim-Cops. Nebenbei haben hier deine Kollegen vom Serienrepublik angefragt, ob wir da mal drüber reden können. Worüber? Die Rosenheim-Cops. Ja, nicht mit mir. Na, das glaube ich auch. Die haben ja auch mich angefragt. So, an der Nordseeküste am plattdeutschen Strand ist es überbevölkert. Sind die Fische im Wasser und selten am Land? Braust der Sturm über Wasser und Land oder steigen die Drachen weit übers Land? Sind die Fische am Wasser und selten an Land? Vor unendlich langer Zeit, ja, da machten wir Fliesen am Wasser uns breit. Ja, ihr kennt das, wo die zwei Bauarbeiter am, also vom Dach abrutschen, die Dachdecke und an der Regenrinne hängen bleiben. und die hält aber nur einen aus. Und dann fängt der eine an zu singen an der Nordseeküste und der andere. Ja, am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten an Land. Richtig. Das scheint eine gute Lösung zu sein an der Stelle. Also, 15, 15, 20. Es basiert auf einer irischen Volksweise. Ja, es steht 21 zu 20. Ich hätte das ist knapp. Das ist knapp. Ich hätte noch ein paar. Wollen wir noch weitermachen? Habt ihr noch was? Also ich könnte den ganzen Abend. Ja, so ein knappes Zwischenergebnis. Also ich habe hier 7 Fässer Wein stehen. Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Genau, steigen die Drachen weit übers Land. Da habe ich jetzt einen schönen gehört, da steht, geht ein Mann mit seiner Frau in Rügen an den Klippen spazieren und schubst sie da runter. Da kommt ein Polizist vorbei und sagt, das können sie doch nicht machen. Da sagt er, pass auf, Juppes, ich kann meinen Drachen steigen lassen, wo ich will. Kennst du, pass auf, nee, warte mal. Ja? Frau kommt von einer Versammlung nach Hause und erschießt ihren Ehemann. Okay. Auf welcher Versammlung war sie? Ich habe keine Ahnung. Ne? Frank? Keine Ahnung, Schützenverein. Nee. Unser Dorf soll schöner werden. Ah! Ja, sehr schön. Ah. Wir sammeln für die Trinkerheilanstalt. Nee, mein Mann ist nicht da. Gut. Korkt er auch? Mein Mann fragt immer, ob er auch korkt. Genau. Ja, oh ja, Loriot. Wenn wir damit anfangen, das stimmt den Rahmen. Das saugt und bläst der Einzelmann. Ja, genau. Okay. Guter Ratschlag von Mike Krüger ist, du musst den Nippel nicht beachten, abschneiden, durch die Lasche ziehen oder in das Loch stecken. das kommt ja fast aufs Gleiche raus. Ja, das stimmt. So durch die Lasche ziehen oder in das Loch stecken. Ja. Ja, ich hatte meine Freundin, ich bin ja auch nur ein Mann, zum Glück zog sie ein BH, man kam da sehr schlecht dran. Ja. Also ich würde sagen, durch die Lasche ziehen. Durch die Lasche ziehen, natürlich. Mein Gott, Walter. Verständlich. Gott, Walter. Auf dem Boden, da knallt er. Wer baggert da so spät noch am Bagger noch? Das ist der Bruder mit dem Bagger. Wer behauptete 1962, ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut? Chris Howland, Gus Backhus, Graham Bonney oder Billy Moe? Ich singe es kurz an. Ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut. Der steht mir so gut, dann mache ich Sonntagabend Blasmusik. Genau. Immer nur das gleiche Stück. Oh Gott, also wer waren die ersten beiden? War Bill Ramsey also dabei? Chris Howland, nee. Gus Backhus, Gus Backhus war der, da sprach der alte Häuptling der Indianer und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Chris Howland war. Gus Backhus hat auch gesungen Der Mann im Mond. Ist der mit euch verwandt? Backhus? Nee, der heißt ja Backhus. B-A-C-K-U-S. Der ist auch nebenbei noch gar nicht, ich glaube, der ist dieses Jahr erst gestorben. Der hat lang noch durchgehalten. Das Quiz fand ich sehr gut mit dem Lebt er noch oder ist er tot? Ja, das ist schön. Letzte Folge. Chris Howland, Gus Backhus, Graham Bonney oder Billy Moe. Ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut. Frank, hast du schon? Ja, ich habe auf Billy Moe getippt. Du hast auf Billy Moe. Billy Moe ist richtig. Was? Tatsächlich, ja. Verdammt, Gleichstand. Billy Moe ist richtig. Hatte der Papi als Single. Genau, eins. Also 10, 20, 21, 22. Ja, es steht 22 zu 22 im Moment. Potzblitz. Muss mal Zwischenstand machen, mein Zettel ist zu klein. So, Chris Roberts war 1970 verliebt in das Mädchen von Seite 1, die liebe Michaela oder Alice? Es sind nur 3 Antworten. Nee. Chris die liebe Roberts Michaela? War 1970 verliebt in das Mädchen von Seite 1 oder war er verliebt in die Liebe oder C in Michaela oder D in Alice? Ach, ich habe die liebe Alice. Michaela zusammengezogen. Nee, die liebe Michaela gibt es nicht. War der nicht verliebt in die Liebe? Ich bin verliebt. Sie ist ja das Schönste für mich. Nicht in das schöne Mädchen. Von Seite 1, das gibt's die auch. Will ich haben, haben, die oder keins. Aber dann, anderer Song. In dem Fall würde ich auch sagen, er ist in die Liebe verliebt. Jawohl, Ich bin verliebt in die Liebe. Sie ist okay, ey, für mich. Sie ist das, okay. Das ist eine Aussage, oder? Genau, ja. Das ist eine Aussage. Ja, ich bin verliebt, ja. Sie ist okay, ey, für mich. Da hatten Songs so noch Tiefgang, weißt du? Ja, ja, ja. Ne? Nicht die da, die dit, die da, die dit. So. Rote Lippen soll man küssen. Wer fand das? Rex Gildo, Cliff Richard, Adamo oder Peter? Cliff Alexander? Richard. Ja. Cliff Richard, stimmt. Cliff Richard. Hat er auch in Deutsch gesungen sogar, ne? Mühevoll, aber. Always aber schwierig. I gut. Never blew. Also, es ist tatsächlich Gleichstand. Wir haben es wieder geschafft. Es steht 24 zu 24. Wir kommen zur letzten Frage. Und das ist folgende. Wie? Risiko. Risiko. Ja, wir würden jetzt hier dieses von Wer wird Millionär einspielen, das dürfen wir aber aus rechtlichen Gründen wieder nicht, sonst kriegen wir wieder mit dem Haus- und Hofjuristen und der ganzen Copyright-Mafia da ein Problem. Den ja, mit dem will man sich nicht anlegen. Nein, nein, das willst du nicht. Da gehen Projekte den Bach runter, die jeder cool fand eigentlich. Egal. Ja. That's the way. I like it. Jetzt haben wir eh schon so viel gesungen heute hier. Ne? Egal. Wer weiß, wo das endet. So, passt auf, jetzt. Hauptsache kein Kraftwerk-Song. Das ist ganz jetzt, cool. Jetzt kommt hier der Matchball für euch beide. Wie lauten die richtigen Vornamen des Sängers Mike Krüger? Boah. A. Miklas Gustav Alvin. B. Marco Hubert Dietrich. C. Mirko Theodor Richard. Oder D. Michael Friedrich Willem. B. So, jetzt bin ich gespannt. Lies sie bitte noch mal alle vor. Ja, sehr gerne. Kann ich gerne machen. A. Miklas Gustav Alvin. B. Marco Hubert Dietrich. C. Mirko Theodor Richard. Oder D. Michael Friedrich Willem. Ich bin also für den Marco Hubert Dietrich. Da ich ja in Brandenburg wohne, nehme ich den Friedrich Willem. Du nimmst den Friedrich Willem und der Frank nimmt den Hubert Dietrich. Es ist Michael Friedrich Willem. Boah, yes! Und damit hat Sascha gewonnen. Sage doch. Der alte Fritz. Großartig. Ach, das hätten wir nicht schöner vorhersehen können. Wieder mal auf den Platz Punkt. Platz 2, wieder mal. Ich bin stolz auf den Platz. So viel Silbermedaillen auf einen Haufen. Ja, irgendwann wird das Silber der Gold des. Also jetzt. Ja, du weißt, reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Genau. Vielen Dank dafür. Schön. Das war lustig. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, das war ein super Quiz. Ja. Das ist richtig. Und das hast du als Kartenspiel dort vorliegen, oder? Das habe ich als Online-Kartenspiel quasi mir von der schönen Seite www.schlagerquiz.de oder so. Ah, also. Die haben stundenlang machen können. Ja, die haben 303 Fragen online und dann kannst du immer so im 20er-Pack kannst du immer mal so ein Ding da machen. Das ist ganz witzig. www.schlagerquiz.de, da. Genau, ja. Können also die Zuhörer hier steht's genau, HTTPS durch die Woche üben. /www.quizaction.de/musik/schlager/quiz. Genau. Schon sind wir da. Hat irgendeiner mitgeschrieben? Aber warum hast du mich mit Schlager verortet? Das hatte ich so im Gefühl, dass du dich da auskennst. Okay. Ja. Wir haben ja das ein oder andere uns schon mal getroffen und auch mal hier und da leicht einige Dinge kurz angesungen und ich dachte, das müsste eigentlich passen. Ja. Ja. Und das Ergebnis gibt mir recht. Und dann hatten wir da auch einfach Bock drauf. Ja, genau, das ist das Nächste. Also ich meine, hätte ich jetzt irgendwas rausgegraben mit Science Fiction oder irgendwas, dann das wär dann eh klar gewesen. Aber so die größten Musikhits der 90er. Ja, so hatte Frank zumindest eine Chance mitzunehmen. Eine Chance. Ja, also diesmal war knapp, ja, immerhin. Ne? Ja, ja, aber es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ja, schön. Das ist gut. Das ist unglaublich, was so hängen bleibt, ne? Wenn du so aufwächst und dann irgendwie ständig die Schallplatten von Mama und Papa hörst. Ja, ja. Wenn du zu Hause beschallt wurdest von Fati und Mutti. Ja, also hier, und dann hier, ist mir ja dem Letzten erst gewahr geworden, dass ja quasi die Songs, die meine Eltern gehört haben in den 80ern, so, die kamen ja aus den 60ern, 70ern. Und das war damals in den 80ern, wo ich dann bewusst aufgewachsen bin, gar nicht mal so lange her. Ne? Wenn ich jetzt heute meiner Tochter Songs aus den 90ern vorspiele, ist das ungefähr äquivalent dazu. Ja, das ist so. Dr. Alban. Er ist Sänger und Zahnarzt. Ist ja Alban. Doktor, das ist Alban. Ja, ja. Nee, da hast du recht, mir ist das auch so, also gerade hier bei diesem Tiroler Hut, mir ist nämlich auch direkt diese kleine Single eingefallen, die der Polydor, glaube ich, rotes Cover, Gold drauf bedruckt. Was hat der Chris Howland? Der hat auch was gesungen. Oh, Chris Howland hat sehr viele schöne Dinge gesungen. Bahia, bam, bam, bam, bam. Kleopatra zeigt mir die Pyramiden. Ist zum Beispiel eine Textzeile, die man einfach nur mal so im Raum stehen lassen kann zwischendurch. Wäre gern noch geblieben. Ah, hier. Souvenirs, hat er gesungen, glaube ich, ne? Ja, und das Sparschwein natürlich, das ist ja... Ja, das Sparschwein. Das Sparschwein natürlich. Ist ja, dann haue ich mit dem Hammer schon mal ein Sparschwein. Ja. Es gibt auch da eine CD im Hause Backhaus, die nach dem 10. Jägermeister dann mal aufgelegt wird. Genau. Von Fatih, und dann geht das los. Da liegt man sich weinend in den Armen und sagt, oh Gott, mach bitte wieder aus. Ja, als Warm-up, bevor man zum 40. Mal The Black Fist in Gürzenich... Ja, anschauen muss. Ach, schon wieder. Oh. Unter Pfaffenhofen, über Oberpfaffenhofen. Ja. Und Tante Frieda schreibt an einem Sexroman. Ist das? Wo bist du jetzt? Ich bin in der Diskografie von Chris Howen. Ah, okay. Wischi, waschi, bla, bla, bla. Das ist ja quasi... das Motto jedes Podcasts. Ja. Das, im weitesten Sinne trifft's das. Kannst ein T-Shirt draus machen, auf jeden Fall. Und Hip Hip Hurra dem Jubilar. Ja, aber die haben damit ihre Familien durchgebracht. Ne? Das muss man sich immer auch vor Augen und halten, anderes. Ne? Ja, und anderes. Der hat ja auch dann irgendwie diversen Shows moderiert und sowas. Ja, ne? Und hier Filme irgendwie von Winnie Two bis hast du nicht gesehen, irgendwo mit dir spielt. Naja, genau. Witwer mit fünf Töchtern. Genau. Ja, schön. Und 1969 Rote Lippen, Sadist Erotica. Bitte? Das ist ein Film, in dem Chris Howen mitgespielt hat. Ah, ach so. Ist ein spanisch-deutscher Exploitation- und Kriminalfilm mit bisweilen komödiantischen Elementen aus den Jahren 1967. Ja. Ui. Den fand ich letztens auch so schön. Gesagt, ich habe jetzt in einem Porno mitgespielt. Ich war der Ehemann, der morgens aus dem Haus geht. Ja, muss man auch mal so hinnehmen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen für heute. Nee, das muss ich das ehrlich sagen. Ist eine runde Sache so an der Stelle. Wir packen gleich die Gitarren aus und spielen deutsche Schlager. Ja, mit Teamspeak-Latenzen. Das hat einen ganz besonderen Charme. Genau. Das haben wir schon mehrfach versucht. Mit Okulele und ohne. Ja. Gut. Ja. Ich würde sagen, dann machen wir einen Sack zu für heute, oder? So machen wir's. Ja. Viel gelacht, viel gelernt auch über den deutschen Schlager und über andere Dinge auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sascha. Ich freue mich, dass du da warst. Das ist ja für uns auch ein besonderer Podcast, wenn wir mal jemanden wie dich dabei haben. Das soll jetzt die anderen Gäste nicht schmälern, aber das ist natürlich toll. Da freuen wir uns ganz, ganz. Also ich freue mich ganz besonders, dass ich da sein durfte. Ja. Also das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Bitteschön. Ah, und Viola. Ja, ich habe Frank geschrieben, als ich dann das Waffeleisen gewonnen hatte, habe ich Frank geschrieben, ich habe ein Problem. Ich bin zwar bei euch zu Gast, aber ich glaube, wenn Viola dabei ist, krieg ich kein Wort mehr raus. Bei der zarten Stimme aus Spandau, aber jetzt ist ja nur als Ton, also aus der Konserve dabei gewesen. Ja, ich hatte sogar mit ihr geschrieben und sie ist tatsächlich heute verhindert, sonst hätte sie den Spaß auch gerne mitgemacht. Ich hätte mich gefreut. Und so muss ich jedes Mal, wenn ich dann durch Spandau fahre, einfach still aus dem Fenster winken und an Viola denken. Aber klasse. Er hat Spandau gesagt und ich bin raus. Ich möchte zu Fuß nach Spandau, Jon. Genau. Wir waren auf der Grünen Woche, das ist ja diese große Lebensmittelmesse in Berlin. Genau. Und da war von einem Gurkenhersteller, der aber in einem rheinischen Besitz ist, sozusagen, der zwar im Spreewald sitzt, aber rheinische Besitzer hat, waren Praktikanten da. Die kamen aus Düren. So. Okay. Dann habe ich mich mit denen unterhalten. Und die waren halt in Spandau untergebracht, stellte sich dann raus. Und dann Ausstellerabend, wir sind auf der Messe versackt. Wir haben anschließend noch irgendwie den Sicherheitsmann bestochen, dass wir noch irgendwie mit Schnaps, dass wir noch weiter am Stand da irgendwie saufen konnten und sind dann irgendwann rausgefallen aus dieser Messe. Wir hatten das Hotel quasi direkt gegenüber und die hatten ihr Hotel in Spandau und hatten die wahnwitzige Idee, von den Berliner Messehallen halt darüber nach Spandau zu laufen. Na, weil, Mahlzeit. Wenn du aus Düren kommst, denkst du ja, okay, dann laufe ich halt bis nach Spandau. Dann sind sie, am nächsten Tag haben wir gefragt, und wie war's? Und dann sagten sie, ja, wir sind irgendwie in die Tankstelle, wir sind irgendwie losgelatscht, in die nächste Tankstelle rein, haben gefragt, wie weit es noch nach Spandau ist. Und dann haben wir gesagt, zu Fuß 2 Stunden. Und da hast du sich dann doch entschieden, ein Taxi zu holen. Ja. Und seitdem ist halt, wenn ich Spandau höre, muss ich mal, ich möchte sofort nach Spandau. Ja. Sie kommen nicht von hier, nein. Nee. Spandau bei Berlin. Ja. Vielen lieben Dank, Sascha. Das war wirklich auch ein großartiger Abend. Wir sagen auch Danke an die Zuhörerinnen und Hörer hier live in der Pott-WG. Yay. Einige haben es tatsächlich bis zum Ende durchgehalten. Girard ist sogar noch zu später Stunde dazugekommen. Und wir sagen Danke an den Klaus. Ja, immer wieder gerne. Jetzt kann ich das mit den Pilze rauchen nicht sagen, das ist schon verjährt. Das haben wir schon gehabt, genau. Nein, ein großer Spaß, super. Jo, wie gesagt, war hat unglaublich, es war wild und unglaublich punkig. So soll es sein. Ja, Frankie, dir auch vielen Dank. Gerne. Dann Gruß noch an die Losfee. Genau, ich sag ihr Bescheid, wenn sie hier vorbei huit. Hat sie gut gemacht. Wir müssen jetzt das regeln, wie man das hinkriegt. Ja, genau. Und dann schauen wir, wir müssen heute dann wirklich sagen, wir können doch nicht versprechen, ob wir in der nächsten Folge noch ein Waffeleisen verlosen. Das wird sich erst im Laufe des nächsten Monats zeigen. Wir werden gucken. Vielleicht wird es doch dann der Lockenstab. Wenn Locken nicht locken, was soll dann noch locken? Genau, braten sich ihr Backhaus-Cast-Bratwürstchen mit einem Glätteisen. Ja, oder weil ich ja zurzeit so diese Food of Death-Idee habe, vielleicht lieber so ein Pürierstab oder so. Ne? Was machst du als Alleinstehender, wenn du dich verschluckst? Heimlich Griff alleine, schwierig. Ganz schwierig. Wir schauen mal. Besser pürieren. Ja. Ich bin doch kein Gebissträger, nicht. Jetzt aber. Gut. dann. Servus. Ich sag bis denne. Ciao. Tschüss.